Daraus erwächst sein Bemühen, sich aus der Verfangenheit in die sinnliche Begierde frei zu machen und im Anschauen der Dinge schon in diesem irdischen Dasein zur Schau der Ideen selber zu gelangen. So gilt schließlich vom Philosophen, was Platon im Staat sagt. Von Natur strebt er zum Sein. Er kann nicht bei dem vielen Einzelnen verweilen, von dem man nur meint, es sei. Er geht vielmehr weiter und wird nicht entmutigt, noch lässt er vom Eros ab, ehe er die Natur von jeglichem, das ist, erfasst hat. Hat er sich nun dem wahrhaft Seienden genähert und mit ihm sich verbunden und hat er so Vernunft und Wahrheit gezeugt, dann ist er zur Erkenntnis gelangt. Dann lebt er wahrhaftig und wächst und wird so seiner Wehen ledig. Das also hat es zuletzt mit der platonischen Liebe auf sich. Sie ist die Leidenschaft des Philosophierenden und ohne sie gäbe es kein wahres Suchen nach dem Ewigen. Eckhart oder Gott als Nicht-Gott. Philosophie, so hat man lange gemeint, sei ein Privileg für Männer. Doch das hat schon vor 650 Jahren einer widerlegt, der Meister Eckhart. Er hält zwar auch lateinische Vorlesungen vor Adepten des geistlichen Standes, aber der Orden, dem er angehört, veranlasst ihn, auch in Frauenklöstern zu predigen, und zwar in deutscher Sprache. Da benutzt er denn ein von ihm selber mannigfaltig bereichertes Vokabular, um die braven Nonnen mit seinen theologischen und philosophischen Ideen vertraut zu machen. Sie danken es ihm mit rührend einfältigen Gedichten. Eine gar bekennt noch auf dem Totenbett, sie habe von Eckhart wesentliche Anregungen erhalten, doch habe sie dabei so hohe und unbegreifliche Dinge erfahren, dass ihr Verständnis und ihr Empfinden ausgesetzt habe. Abgesehen von solchen rein persönlichen Dingen hat man vom Lebensgang Eckharts nur die notdürftigste Kenntnis. Um 1260 muss er geboren sein, als Eckhart von Hochheim, einem ritterlichen Geschlecht entstammend. Schon früh tritt er in das Dominikanerkloster in Erfurt ein. Soweit man vermuten kann, studiert er anschließend in Straßburg und Köln. Er wird Prior seines Heimatklosters, übernimmt sodann einen Lehrauftrag in Paris und wird 1302 Magister. Von diesem Titel leitet sich die Bezeichnung Meister Eckhart her. Von Paris zurückgekehrt wird er zum Leiter der neu errichteten Ordensprovinz Sachsen ernannt, die sich von den Niederlanden bis Livland erstreckt. Zugleich wird er Generalvikar für Böhmen, wo er mit der Aufgabe einer Reform der Ordensklöster beauftragt wird. Er geht noch einmal nach Paris, übernimmt sodann die Leitung der ordenseigenen Hochschule in Straßburg und lehrt schließlich an der Universität Köln. Er stirbt um das Jahr 1327. Sein Grab kennt man nicht. Seine geistige Hinterlassenschaft ist umfangreich. Sie besteht aus gelehrten lateinischen Schriften und aus deutschen Traktaten und Predigten. Das entscheidende Ereignis im Leben des Meisters Eckhart ist sein Streit mit der offiziellen Kirche. Diese erträgt es ja von eh und je nur schwer, dass ein Denker selbstständige Gedankenwege geht. Überall, wo sich einer nicht in den traditionellen Bahnen hält, wird sie misstrauisch und greift schließlich mit all ihrer Macht ein. Das geschieht auch bei Eckhart. Es passiert das Aufregende, dass man einen führenden Kopf des Dominikanerordens der Inquisition unterwirft, eines Ordens, der sich selber in der Inquisition mannigfach hervorgetan hat. An den Meister wagt man sich freilich nicht sogleich heran. Man verfolgt zunächst Laien, die zum großen Teil von Eckharts Ideen angeregt ähnliche Gedanken aussprechen. Man ertränkt sie, statt sie sanftmütig eines Besseren zu belehren, oder man stellt sie auf den Scheiterhaufen. Schließlich beschwert sich der Erzbischof von Köln auch über Eckhart selber beim Papst. Ein Inquisitionsgericht wird eingesetzt. Zunächst allerdings wird Eckhart absolviert, sein Orden tritt energisch für ihn ein und er selber erklärt feierlich, dass er niemals heretische Ansichten gehabt habe. Nach Eckharts Tod jedoch erlässt der Papst eine Bulle, in der 28 Sätze des Meisters teils als ketzerisch, teils als höchst missverständlich verdammt werden. Die Ereignisse zu Ende seines Lebens führen dazu, dass Eckhart lange Zeit fast verschollen bleibt. Auch heute noch werden seine Bedeutung und seine Wirkung weithin unterschätzt. In den gängigen Darstellungen der Geschichte der Philosophie wird er recht stiefmütterlich behandelt. Was dort vor allem traktiert wird, ist der Gang des rationalen Philosophierens. Die Philosophen von Profession übersehen leicht, dass sich durch die ganze Philosophiegeschichte ein unterirdischer und nur selten an die Oberfläche tretender Strom eines anderen, des mystischen Philosophierens zieht. Was ist mystisches Philosophieren? Es genügt doch offensichtlich nicht, in ihm nur Absonderlichkeiten und Unverständlichkeiten, dunkle Spekulation und verworrene Schwärmerei zu erblicken. Denn damit hätte man seinen eigentümlichen Charakter nicht erfasst. Stattdessen muss man sehen, das mystische Philosophieren ist eine Art von Erfahrung, und zwar Erfahrung im wörtlichen Sinne. Dass sich einer auf eine Fahrt macht, einen Weg beschreitet. Eben auf diesem Wege tritt in die Erscheinung, was er erfährt. So muss man, will man verstehen, was der Meister Eckhart lehrt, seinen Weg der Erfahrung betrachten, und zwar so, dass man ihn nicht als einen abstrakten Gang, sondern als einen wirklich zu begehenden Weg begreift. Er führt zunächst zur Absage an die gesamte welthafte Wirklichkeit. Dadurch gelangt der Mensch zur Abgeschiedenheit. Das ist ein Grundbegriff Eckharts. So oft ich predige, pflege ich von Abgeschiedenheit zu sprechen. Der Mensch muss seinen Neigungen und Wünschen, seinem eigenen Willen entsagen. Er muss sich von sich selber lossagen. Er muss sich selber gelassen haben und darin ganz gelassen geworden sein. Er muss zur Gelassenheit gefunden haben, die nicht nur eine Stille der Seele ist, sondern auch und ursprünglich ein Gelassenhaben seiner selbst. In ihr steht der Mensch in einer Armut des Geistes, die nichts will und nichts weiß und nichts hat. Im Abschied von Welt und Selbst wird erst dem Eigentlichen im Menschen, dem Innersten der Seele, dem Grunde der Seele, die Möglichkeit gegeben, zum Vorschein zu kommen. In immer neuen Wendungen versucht Eckhart, dieses unfassbare Innerste des Menschen zu beschreiben. Er nennt es das Haupt der Seele, das Licht des Geistes, die Vernünftigkeit, das Bürglein in der Seele oder auch und vorzüglich das Fünklein der Seele. Doch all diese Bezeichnungen vermögen das Gemeinte nicht voll zu treffen. Es ist mehr ungenannt, als es Namen hätte, und ist mehr unbekannt, als es bekannt wäre. Eckhart wird nicht müde, das völlige Einswerden des Seelengrundes mit Gott zu preisen. Die Nähe Gottes und der Seele, die hat in Wahrheit keinen Unterschied, so wenig, dass keine Einung größer ist. Hier ist Gottes Grund mein Grund und mein Grund Gottes Grund. Gott und ich, wir sind eins. Solche Aussagen muss die offizielle Kirche nun freilich als Ketzerei brandmarken. Vom Gedanken der Einung mit Gott her erhält auch jenes Zunichtewerden des Ich, wie es in der Abgeschiedenheit sich vollzieht, seinen Sinn. Es ist keine absolute Vernichtung, sondern ein Untergang in Gott und damit eine Neugeburt. Die Seele wird zunichte, die in der Gottheit begraben wird. Sie wird still, ganz und allein in dem Wesen Gottes. Eben im völligen Verschwinden der Eigenheit des Ich kann die Gottesgeburt in der Seele geschehen. Da gebiert Gott der Vater seinen Sohn im Grunde der Seele und in ihrem Wesen und vereinigt sich so mit ihr. So vollkommen ist die in der Gottesgeburt geschehende Einung, dass Eckhart sagen kann, Gott gebiert mich als sich und sich als mich und mich als sein Wesen und seine Natur. Schließlich wagt Eckhart den kühnen, pantheistisch und darum ketzerisch klingenden Satz, alle Dinge sind Gott selber. Demgemäß wird denn auch in einem großartigen Gesamtaspekt die ganze Wirklichkeit als auf Gott hin orientiert verstanden. Alle Kreaturen sind ein Sprechen Gottes. Hier versagt freilich die Sprache. Eckhart kann nur noch auf die Unerkanntheit der verborgenen Gottheit, auf die verborgene Finsternis der ewigen Verborgenheit hinweisen. Gott ist namenlos, denn von ihm kann niemand etwas sagen noch verstehen. Ja, das Denken, das das Äußerste erfassen will, muss auch noch über den Begriff Gottes hinausdringen. Denn Gott ist ein überschwebendes Wesen und eine überwesende Nichtheit. Die wesentliche Weise, Gott zu erkennen, besteht, so paradoxerweise, darin, dass wir Gottes ledig werden. Wenn du Gott liebst, wie er Gott ist, wie er Geist ist, wie er Person ist, wie er Bild ist, es muss alles weg. Du sollst ihn lieben, wie er ist, ein Nicht-Gott, ein Nicht-Geist, eine Nicht-Person, ein Nicht-Bild. Mehr noch, wie er ein lauteres, reines, klares Eines ist, gesondert von aller Zweiheit, und in diesem Einen sollen wir ewiglich versinken von nichts zu nichts. Damit ist die Abgeschiedenheit in ihre äußerste Möglichkeit gelangt. Denn das Höchste und das Nächste, was der Mensch lassen kann, das ist, dass er Gott lasse, wegen Gott. Descartes oder der Philosoph hinter der Maske. Von Descartes, dem bedeutendsten Philosophen aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts, dem Denker, den man den Begründer der neuzeitlichen Philosophie nennt, gibt es ein merkwürdiges Wort. Wie die Schauspieler eine Maske aufsetzen, damit auf ihrer Stirn nicht die Scham erscheine, so betrete ich das Theater der Welt, maskiert. Ein Philosoph maskiert? Einer, der doch die Aufgabe hat, die Dinge und den Menschen zu offenbaren, versteckt hinter einer Maske? Was hat er zu verbergen? Fragt man die Zeitgenossen, sie wissen es nicht. Descartes erscheint ihnen undurchsichtig. Immerzu muss er in Briefen und Schriften Missverständnisse und Verdrehungen seiner Gedanken abwehren. Über die Bedeutung seiner Lehren herrscht völlige Uneinigkeit. Manche behaupten, seine Gedanken stünden in voller Übereinstimmung mit den Wahrheiten der Heiligen Schrift. Doch die reformierte Synode von Holland und einige Universitäten verbieten seine Werke, und die katholische Kirche setzt sie auf den Index der verbotenen Bücher. Man vergleicht sein philosophisches Tun mit den Werken Gottes an den 6 Schöpfungstagen und ihn selber mit Moses, dem Gesetzgeber des Alten Bundes. Aber man beklagt sich auch über Unglauben, Atheismus und Sittenlosigkeit. So geht es fort bis zur Gegenwart. Von seinen Erklärungen nennt der eine Descartes einen christlichen Philosophen, der für die Ehre und den Ruhm Gottes und seiner Kirche streitet. Ein anderer dagegen findet, mit seiner Philosophie beginne der Aufstand gegen das Christentum. Die Maske ist also auch heute noch nicht gelüftet. Wer aber ist denn nun in Wahrheit dieser rätselhafte Philosoph, dieser Verberger seiner selbst und seines Werkes? Wer ist Descartes? Um mit dem Äußerlichsten anzufangen, so ist zu berichten, dass er im Jahre 1596 geboren wird. Damit wäre freilich seine Biografie beinahe schon zu Ende, denn sein Drang zur Verborgenheit geht so weit, dass er sofort wieder vom Schauplatz dieser Erde verschwinden will, und dies mit solchem Eifer, dass die Ärzte die Hoffnung aufgeben. Dass es dennoch einen Descartes, einen Begründer der neuzeitlichen Philosophie und damit also auch diese neuzeitliche Philosophie selber gibt, dankt man einer Amme, die das Kind trotz der Ärzte gesund pflegt. Die Schule, die er besucht, ist übrigens zu ihrer Zeit hochberühmt. Ein Jesuitenkolleg, in dem die Wissenschaften nach guter, alter, scholastischer Manier betrieben werden. Descartes gilt nach kurzer Zeit als Musterschüler, gehorsam, pflichtbewusst und lernbegierig. Aber schon damals beginnt es, dass er sich eine Maske aufsetzt. Denn hinter dem äußeren Anschein des braven Lernknaben verbirgt sich ein rebellischer Geist. Heimlich lehnt er sich gegen die unlebendig gewordene Tradition auf. Alles, was ihm als fragloses Wissen dargeboten wird, erscheint ihm höchst fragwürdig, vor allem die Philosophie. In einem späteren Rückblick berichtet er: Sobald mein Alter es mir erlaubte, mich von der Unterwerfung unter meine Lehrer freizumachen, gab ich das gelehrte Studium völlig auf. Ich entschloss mich, kein anderes Wissen mehr zu suchen, als dasjenige, das ich in mir selbst oder in dem großen Buche der Welt finden könne. Das Buch der Welt findet Descartes zunächst in Paris, denn wenn irgendwo, dann kann er hier der großen Welt begegnen. Er trifft ein, begleitet von einigen Dienern, wie ein Biograf vermeldet, stürzt sich in den Strudel der Vergnügungen, reitet, ficht, tanzt, spielt. Aber auch das scheint nur eine neue Maske zu sein. Plötzlich verschwindet er von der Bühne der Gesellschaft, lebt in der Einsamkeit. Keiner weiß wo, selbst nicht die Freunde, selbst nicht die Familie. Er geht kaum aus dem Hause, um nicht erkannt zu werden, und arbeitet verbissen an mathematischen und philosophischen Problemen. Dann aber lockt ihn wieder die weite Welt. Er beschließt zu reisen und findet, die beste Gelegenheit dazu sei der Kriegsdienst. Descartes wird also Kriegsmann. Ob er freilich je den Degen gegen einen Feind gezogen hat, wissen wir nicht. In einem Winterquartier in Neuburg an der Donau macht Descartes denn auch eine entscheidende Entdeckung, die, so kann man vermuten, den Keim zu seinen späteren philosophischen Gedanken legt. Es ist mir, schreibt er, das Licht einer wunderbaren Einsicht aufgegangen. Merkwürdige und bedeutungsvolle Träume folgen. Descartes ist von all dem so ergriffen, dass er eine Wallfahrt nach Loreto gelobt, die er auch ausführt, nachdem er das Kriegshandwerk aufgegeben hat. Als Zivilist bereist er sodann die Schweiz und Italien und begibt sich schließlich wieder nach Paris zurück, freilich nur, um sich auch dort vor den Leuten zu verstecken. Doch dieses Refugium genügt ihm bald nicht mehr, weil ihn die Atmosphäre von Paris immer zu Chimären statt zu philosophischen Gedanken stimmt. Auf diese aber kommt es ihm an, denn nachdem er das große Buch der Welt durchstudiert hat, wendet sich Descartes nun der Erforschung des eigenen Selbst zu. Dazu braucht er völlige Stille. Er zieht sich nach Holland zurück, um dort, einsam in der Einsamkeit, nur den Entdeckungen im Bereich des menschlichen Geistes zu lieben. In dieser Stille nun schreibt Descartes seine Werke. Freilich auch dies in der steten Sorge, sich seinen Frieden nicht stören zu lassen. Als er eben ein Buch fertiggestellt hat und hört, dass Galilei, der über den gleichen Gegenstand Ähnliches sagt, deswegen von der Kirche verurteilt worden sei, hütet er sich ängstlich, das Werk an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Denn, schreibt er an einen Freund, mein Wunsch geht auf Ruhe. Die Welt wird das Werk nicht eher zu sehen bekommen als 100 Jahre nach meinem Tode. Worauf der Freund erwidert, dann bleibe offenbar nichts übrig, als einen Philosophen, um seine Bücher früher lesen zu können, so rasch wie möglich totzuschlagen. So eifersüchtig Descartes seine Einsamkeit auch hütet, es bleibt doch nicht aus, dass er kaum veröffentlicht, er angefeindet und des Atheismus und der Gotteslästerung angeklagt wird. Schließlich hält es Descartes auch in Holland nicht mehr aus. Er nimmt das Angebot der Königin Christine von Schweden an, an ihren Hof überzusiedeln. Da muss er nun freilich seine Lebensgewohnheiten gründlich ändern. Während bis dahin sein Tag erst gegen Mittag begonnen hat, wünscht die Königin schon um 5 Uhr morgens mit ihm zu philosophieren. Dazu kommt das ungewohnte Klima. Er seufzt, Schweden sei ein Land der Bären mitten unter Felsen und Eis. Kurz, Descartes fühlt sich im Norden nicht wohl. Aber noch ehe er den Entschluss zur Rückreise fassen kann, stirbt er mit 54 Jahren. So ist das Leben des Descartes ein unaufhörlicher Kampf um die Verborgenheit. Das Gleiche zeigt sich in seinem Werk, denn auch dieses ist unter einer seltsamen Vieldeutigkeit verhüllt. Das liegt zutiefst in der Sache selber begründet, um die es Descartes geht. Mit ungeheurem Wagemut macht er sich an eine radikale Neubegründung der Philosophie. Will man an einen absoluten Anfang gelangen, dann müssen zunächst alle vorläufigen Gewissheiten zerstört werden. Was bisher als unbezweifelte Wahrheit gegolten hat, muss in Zweifel gezogen werden. Descartes sieht es daher als seine Aufgabe an, alles von Grund auf umzustürzen und von den ersten Fundamenten aus neu zu beginnen. Er stellt sich entschlossen und auf alle Gefahr hin in die Freiheit des zweifelnden Gedankens. Die Unerschrockenheit, mit der er dies unternimmt, macht es, dass in seinem radikalen Zweifel der entscheidende Umbruch zur neuzeitlichen Philosophie hin geschehen kann, die sich, Descartes folgend, auf das Subjekt und seine Freiheit gründet. Wie sich Descartes daran macht, die Haltbarkeit des bislang so selbstverständlich für gewiss Gehaltenen zu prüfen, spürt er, dass alles zu wanken beginnt. »Ich bin«, schreibt er, »unversehens gleichsam in einen tiefen Strudel geraten und bin nun so verwirrt, dass ich weder auf dem Grunde Fuß fassen noch an die Oberfläche emporschwimmen kann.« Als fragwürdig zeigt sich zunächst das Sein der Außenwelt, dass die Dinge in Wahrheit so sind, wie sie dem Menschen erscheinen, ja, dass sie überhaupt existieren. Oft erfahren wir ja, wie uns die Sinne täuschen. Doch bleibt in diesem Zweifel wenigstens die Gewissheit der eigenen leibhaften Existenz bestehen. Aber auch sie bricht bei genauerem Zusehen in sich zusammen. Was wir als unser leibliches Dasein ansehen, könnte ja nur geträumt sein. Vielleicht ist der wahnwitzige Gedanke wahr, dass das ganze Leben ein beständiger Traum ist. Doch auch aus diesem Zusammenbruch rettet sich noch einmal eine Gewissheit. Es gibt ja unaufhebbar Wahres, das auch im Traume beharrt. Der Satz etwa, dass 2 plus 3 gleich 5 ist, oder die allgemeinsten Grundbegriffe wie Ausdehnung, Gestalt, Zeit, Raum. Aber selbst diese alles erkennen gründenden Wahrheiten sinken im Zweifel dahin, wenn er in seine Radikalität gelangt. Zwar sind sie unzertrennlich mit der Struktur des menschlichen Geistes verbunden, aber es könnte sein, dass der Mensch vom Grunde seines Wesens her sich sogar über das täuschte, was ihm als das Gewisseste erscheint. Descartes kann darauf hinweisen, dass an dem Punkte, an dem alle Sicherheit des Wissens zerbrochen ist, eine neue Gewissheit entspringt. In dem Dialog »Die Suche nach der Wahrheit« lässt er einen der Teilnehmer zu seinem Partner sagen, »Aus diesem universalen Zweifel, wie aus einem festen und unbeweglichen Punkt, habe ich die Erkenntnis Gottes, deiner selbst und aller Dinge, die es in der Welt gibt, herzuleiten beschlossen.« Die Bewegung des Gedankens, die dahin führt, ist einer der entscheidenden Wendepunkte in der Geschichte des abendländischen Bewusstseins. Dies vor allem darum, weil Descartes den Halt in der Erschütterung des Wissens nicht dadurch gewinnt, dass er dem Zweifel ausweicht. Er hält ihm vielmehr so lange stand, bis der Zweifel aus sich selber heraus die ursprüngliche Gewissheit gebiert. Mag auch alles, was ich mir vorstelle, jeder Gegenstand, den ich zu erkennen glaube, fragwürdig sein, es existieren doch meine Vorstellungen von diesem Gegenstand und damit existiere auch ich, der ich diese Vorstellungen habe. Selbst der Zweifel und gerade der Zweifel erweist mir mein Dasein. Denn solange ich zweifle, muss ich, der Zweifelnde, existieren. Diese innigste Gewissheit meiner selbst kann sogar der Gedanke, Gott könne ein Betrüger sein, nicht zerstören. Mag er mich auch täuschen, so existiere doch ich, der Getäuschte. So kommt Descartes zu seinen berühmten Sätzen, ich denke, also bin ich. Ich zweifle, also bin ich. Ich werde getäuscht, also bin ich. Die Skepsis ist somit nicht das Letzte in der Krise des Bewusstseins, in der sich die Neuzeit ankündigt. Descartes gelingt der Durchbruch zu neuer Gewissheit. Im Wirbel der Fragwürdigkeiten bleibt ein fragloses, das Faktum der eigenen Existenz. Mit der Selbstgewissheit ist jedoch nur das Fundament gelegt. Es kommt nun darauf an, auf ihm den Bau der Philosophie zu errichten. In dieser Absicht untersucht Descartes zunächst, was denn dieses Ich ist, das sich seiner selbst bewusst ist. Weil es im Denken zu sich selbst gefunden hat, wird es als denkendes Wesen definiert. So erfährt es sich ja selbst. Aber wie nun Descartes weiter darüber nachsinnt, bleibt er nicht bei der Selbsterfahrung stehen, sondern nimmt Begriffe zu Hilfe, die aus der Erfahrung der Weltdinge geschöpft sind. Er nennt das Ich ein denkendes Ding, versteht es also von der körperlichen Welt her als ein Etwas, an dem sich die Eigenschaften des Denkens, Wollens und Fühlens in der gleichen Weise vorfinden, wie Farbe oder Schwere an den Dingen der physischen Welt. Damit aber wird der Blick auf die Eigenart des Ich als des charakteristisch menschlichen Seins verstellt. So öffnet Descartes zwar für einen Moment den Ausblick auf eine eigenständige Auslegung des menschlichen Daseins, um ihn dann aber sofort wieder zu verdecken. Er erliegt dem Schicksal derer, denen ein neuer Gedanke aufgeht, dass sich ihnen das Geschaute allzu rasch unter dem Schleier der überkommenen Sehweise wieder verhüllt. Und doch weist Descartes mit seiner Entdeckung der Selbstgewissheit den Weg, auf dem in der folgenden Zeit nach dem besonderen Wesen des Menschen im Unterschied zu den Dingen gefragt wird. Mit der Entdeckung der Selbstgewissheit und mit der Untersuchung des Wesens des Ich ist noch nicht alles getan. Dennoch bleibt die am Ende des Zweifelsweges aufgetauchte Möglichkeit, dass der Mensch sich grundlegend in der Verkehrung befinden könne. Mit der Ungewissheit, ob es sich in der Tat so verhält, wird Descartes vor das entscheidende Thema der Metaphysik gestellt, vor die Frage nach dem Ursprung aller Wirklichkeit, die Frage nach Gott. Der Beweis vom Dasein Gottes, wie ihn Descartes entwirft, enthüllt sich dem näheren Zusehen als Zirkelschluss. Descartes gründet ihn darauf, dass der Mensch unmöglich die Idee eines höchst vollkommenen Wesens aus sich selber heraus erzeugen könne. Denn ein endliches Wesen, wie es der Mensch ist, könne nicht Ursache der Idee des Unendlichen sein, weil der Ursache mindestens ebenso viel Sein zukommen müsse wie dem von ihr Verursachten. Dem Unendlichen aber komme eben als solchem unendlich viel mehr Sein zu als dem Endlichen. Mit all dem ist Descartes der große Anreger für die kommende Philosophie in ihren metaphysischen Entwürfen ebenso wie in ihren aufklärerischen Tendenzen, in ihrem gläubigen Denken ebenso wie in ihrer nihilistischen Verzweiflung. So steht er seltsam zwielichtig vor unseren Augen. Dem Neuen in der Leidenschaft des Geistes zugewandt, ruft er doch, wenn es ihm erforderlich erscheint, das alte Denken zu Hilfe. Wagend geht er bis an die Grenzen des auflösenden Gedankens und birgt sich doch, erschreckt über die Möglichkeiten, die sich da auftun, in der Gewissheit, die in Gott gründet. Er müht sich leidenschaftlich darum, die zerbrochene Metaphysik neu zu bauen und das verlorene Wissen, um den Schöpfer wieder zu erhalten. Und er gewinnt dabei die Überzeugung, dass die Gottesgewissheit ebenso ursprünglich zum Menschen gehört wie die Selbstgewissheit. Aber in bedrohlicher Nähe zu solcher Gewissheit Gottes steht der Zweifel, der sich zuletzt gegen den Schöpfer selber wendet und der die Freiheit des Ich, der Bodenlosigkeit, auszuliefern droht. Vielleicht vergräbt sich Descartes darum so ängstlich in die Einsamkeit, weil er etwas von der Not spürt, die seine neue Entdeckung heraufbeschwört und der er selber nur mühsam entgeht. Dass eben jene unmittelbare Gewissheit der Existenz, der er die Aufgabe zuweist, die uralte metaphysische Sehnsucht des Menschen endlich in gewissem Wissen zu stillen, zwiespältig bleibt und die gefährliche Möglichkeit in sich birgt, die metaphysische Gewissheit endgültig zu zerstören. In solcher inneren Zweideutigkeit wird Descartes sich selber rätselhaft, wird er ratlos vor den eigenen Einsichten. Er sagt von sich selber, er sei ein Mensch, der allein und in den Finsternissen geht. Vielleicht, dass er sich darum hinter der Maske verbirgt. Rousseau oder der unglückliche Gefühlsdenker. Man kann über Gott nachdenken. Man kann über die Welt nachdenken. Man kann aber auch den Faden des Denkens an der eigenen Existenz festmachen. Das nun tut Jean-Jacques Rousseau. Er ist vermutlich der egozentrischste Denker in der Geschichte der Philosophie. Er schreibt selber, er habe alle Kenntnis vom Menschen, und um diese geht es ihm vorzüglich, aus der Beobachtung seiner selbst gewonnen. Woher auch sollte der Maler und Apologet der menschlichen Natur sein Vorbild nehmen, hätte er es nicht in seinem eigenen Herzen gefunden. Er hat die Natur so geschildert, wie er sie in sich selber fühlte. Darum auch sind die Bekenntnisse, in denen Rousseau sein Leben beschreibt und die erst nach seinem Tode herausgegeben werden, eines seiner bedeutendsten Werke. Er schildert darin seinen Werdegang und die Historien und Histörchen seines Weges mit schonungsloser Offenheit. Gleich zu Anfang heißt es, ich beginne ein Unternehmen, das ohne Beispiel ist und das niemand nachahmen wird. Ich will meinesgleichen einen Menschen in der ganzen Natur Wahrheit zeigen, und dieser Mensch werde ich sein, ich allein. Ich habe das Gute und das Böse mit dem gleichen Freimut erzählt. Ich habe nichts Schlimmes verschwiegen, nichts Gutes zugesetzt. So ist denn auch der weitere Fortgang der Bekenntnisse eine Mischung aus berechtigtem Bewusstsein der eigenen Besonderheit und einer fast dämonischen Hybris. Ich lese in meinem Herzen und ich kenne die Menschen. Ich bin nicht wie einer von denen geschaffen, die ich gesehen habe. Ich wage sogar zu glauben, dass ich nicht wie einer der Lebenden gebildet bin. Wenn ich nicht besser bin, so bin ich wenigstens anders. Ob die Natur wohl oder übel daran tat, die Form zu zerstören, in die sie mich gegossen hat, kann man erst beurteilen, nachdem man mich gelesen hat. Mag die Trompete des jüngsten Gerichts wann immer erschallen, Ich werde mit diesem Buch in der Hand mich dem obersten Richter stellen. Geboren ist Rousseau 1712 in Genf, gestorben 1778 in der Nähe von Paris. Die 66 Jahre dazwischen sind eine einzige Kette von Wirrnissen, echtem und eingebildetem Unglück, erbitterten Auseinandersetzungen mit Freunden und Feinden. Abwechselnd wirft sich Rousseau in fieberhafte Tätigkeit oder versinkt in Traum und bloßes, träges Dahinleben oder errettet sich vor der bösen Welt in nervöse Zusammenbrüche. In seiner Jugend übt er fast alle Berufe aus, die einem aus einem ehrbaren Bürgerhaus durchgebrannten jungen Mann offenstehen. Er wird Schreiberlehrling, Handwerker, Priesterzögling, Musiklehrer, Kammerdiener, Sekretär, Erzieher, herumziehender Musikant, Angestellter am Katasteramt. Später wird er Sekretär im diplomatischen Dienst, Notenschreiber, bei welcher Gelegenheit er ein eigenes Notensystem erfindet, Dirigent, recht erfolgreicher Opernkomponist und Dramenverfasser. Sogar am königlichen Hof von Versailles werden seine Werke aufgeführt, wobei der Autor freilich durch allzu saloppe Kleidung unangenehm auffällt. Während dieses unsteten Lebens irrt er umher zwischen Genf, Italien, Schweiz, französischer Provinz, Paris. Alle paar Jahre, manchmal alle paar Monate, wechselt er die Wohnung. Für diese ganze wirre Zeit schreibt er sich in seinem Ehrlichkeitsfanatismus allerlei Laster zu. Liebereien, Lügen, Anfälle von Faulheit, Verleumdung unbescholtener Mädchen, wahllose Romanlektüre, später ebenso wahlloses Lesen von philosophischen und historischen Büchern. Er verbindet sich nach einigen Eskapaden mit venezianischen Kurtisanen, mit denen er sich unter steter Furcht vor der Syphilis einlässt, mit einem einfachen Mädchen, das er als Stubenfee in einem Hotel kennenlernt und dem er mühsam das Schreiben beibringt, bis er es endlich nach 23 Jahren des Zusammenlebens heiratet. Aber er, der große Theoretiker der Erziehung, weiß mit der Familie nichts anzufangen. Er bringt seine 5 Kinder ins Findelhaus, weil sie ihm zu viel Lärm machen und zu hohe Kosten verursachen. Im Übrigen hindern ihn weder die feste Liaison noch der Stand des Ehemannes daran, für adlige Damen zu entflammen, meist allerdings ohne Erfolg. Der Sprunghaftigkeit seines Lebens entspricht auch eine Sprunghaftigkeit des Denkens Rousseaus. Er ist eher ein Mann der Einfälle als der stetigen Entwicklung der Gedanken. Sein äußeres Leben bleibt trotz wachsender Anerkennung seines Werkes unstet. Rousseau lebt nun schlecht und recht als freier Schriftsteller. Aber es quälen ihn Krankheiten. Melancholie und Hypochondrie, wie sie schon immer in seinem Wesen liegen, verstärken sich. Sein Misstrauen gegen die Welt nimmt zu. Die Sehnsucht nach Einsamkeit wächst. Er versucht sie in ländlichen Aufenthalten zu stillen, ohne dass seine innere Verfassung und sein gesundheitlicher Zustand sich bessern. Er isoliert sich immer mehr, weist alle Besucher ab, die nun zu dem berühmten Manne strömen. Er überwirft sich mit den aufklärerischen Freunden, mit Voltaire, mit Diderot, mit D'Alembert, mit von Grimm. In aller wünschenswerten Deutlichkeit beschließt er einen Brief an Voltaire mit dem Satz: »Ich hasse Sie«. Voltaire freilich lässt es seinerseits nicht an Beschimpfungen fehlen. Er bezeichnet Rousseau als Erznarren, als Monstrum, als Charlatan, als Krebsgeschwür der Literatur, als Exkrement des Jahrhunderts, als wildes Tier, als Verleumder. Auch von den Pariser und den Genfer Behörden kommen Verfolgungen. Wegen der Unchristlichkeit seiner Schriften wird ein Haftbefehl gegen Rousseau erlassen. Die Bücher werden sogar öffentlich verbrannt. Manche der Nachstellungen, denen er sich ausgesetzt fühlt und unter denen er leidet, sind freilich nur eingebildet. Er wittert eine allgemeine Verschwörung gegen sich, sein Leben und seine Schriften. Rousseaus geistesgeschichtliche und philosophiehistorische Bedeutung liegt zunächst darin, dass er die Grundlagen erschüttert, auf denen das Denken der Aufklärung beruht. In der Vernunft sieht er eine kalte, unfruchtbare Verständigkeit, in der Form eine erstarrte Geste, in der Idee des Fortschritts eine Illusion, in der prätendierten Freiheit eine verdeckte Knechtschaft. Eben die Punkte also, in denen die Aufklärung ihren Ruhm erblickt, erscheinen ihm fragwürdig. Sie zerstören seiner Überzeugung nach jede eigenständige Individualität. In unseren Sitten wie im Denken herrscht eine niedrige und betrügerische Gleichförmigkeit. Alle Geister scheinen in die gleiche Form gepresst. Ohne Unterlass fordert die Höflichkeit, befiehlt der Anstand bestimmte Dinge. Immer folgt man dem Usus, nie dem eigenen Genius. Demgegenüber legt Rousseau alles daran, die Möglichkeiten eines echten Menschseins freizusetzen. Damit bringt er seiner Generation eine unerhörte Befreiung zu sich selber. Was lange Zeit verdrängt war, kommt nun plötzlich wieder ans Licht. So kann Kant schreiben: Rousseau entdeckte zuallererst unter der Mannigfaltigkeit der menschlichen angenommenen Gestalten die tief verborgene Natur des Menschen. Unter dieser Absicht steht Rousseaus eigentümlicher philosophischer Entwurf. Dessen Prinzip ist nicht der Verstand, sondern das Ursprüngliche im Menschen, das Gefühl. Denn Wahrheit liegt primär nicht im Denken, sondern im Fühlen, im unmittelbaren Einleuchten in der Gewissheit des Herzens. Ich will hier nicht in metaphysische Erörterungen eintreten, die über unseren Horizont gehen und im Grunde zu nichts führen. Ich wollte nicht philosophieren, ich wollte euch helfen, euer Herz zu befragen. Vergegenwärtigt man sich Rousseaus Äußerungen über das ursprüngliche Gutsein des Menschen, dann sieht es zunächst so aus, als huldige er einem leichtfertigen Optimismus. Doch dem genaueren Zusehen zeigt sich, dass die These, der Mensch sei von Natur gut, nicht ohne einen einschränkenden Gedanken gilt. Zwar schreibt Rousseau, alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers der Dinge hervorgeht. Aber er fügt hinzu, alles verkommt unter den Händen des Menschen. Von diesem Grundgedanken her wird Rousseaus Kampf gegen die Gesellschaft verständlich. Diese verdeckt, verfälscht und verhindert die ursprüngliche Möglichkeit des Menschen, gut zu sein. Denn in ihr hat die nackte Eigenliebe die Vorherrschaft. Sie aber ist die Wurzel alles Bösen. Auf diesem Weg findet Rousseau eine eigentümliche Lösung des Problems der Herkunft des Bösen, das seit alters die Philosophen in Atem hält. Das Böse ist nicht Gottes Werk, denn der Mensch ist gut geschaffen. Das Böse ist aber auch nicht das Werk einer selber bösen, gegengöttlichen Macht. Das Böse ist vielmehr Sache des Menschen, und zwar des Menschen allein. Es wird erst durch dessen Vergesellschaftung hervorgerufen. Damit erscheint zum ersten Mal in der Geschichte des Denkens ausdrücklich die Gesellschaft als Subjekt der Verantwortlichkeit. Von diesem Punkte her wird es dann auch begreiflich, dass sich sozialistische Theorien immer wieder auf Rousseau berufen und dass die Französische Revolution in ihm ihren Ahnherrn erblickt. Aus der gleichen Wurzel erwächst auch die Erziehungstheorie Rousseaus. Ihre Quintessenz ist, man muss im Zögling die ursprüngliche gute Anlage befördern und in dieser Absicht die schädlichen und bösen Einflüsse der Gesellschaft von ihm fernhalten. Vor allem sind aller Zwang und alle moralisierenden Vorschriften zu vermeiden. Alles kommt auf die Entwicklung der Freiheit an, die für Rousseau die Garantie des Gutseins in sich trägt. Ist der Mensch von Natur gut, dann muss sein ursprünglicher Zustand durch Freiheit und Glück gekennzeichnet sein. Der Mensch wird frei geboren. Aber Rousseau fügt hinzu, überall liegt er in Ketten. Diese Knechtschaft beginnt mit der Schaffung des Eigentums. Der Erste, der ein Stück Land einzäunte und sagte, das gehört mir, war der Gründer des Staates und der Ungleichheit. Denn dadurch wird eine gegenseitige Garantie des Eigentums notwendig. Diese ist aber nur möglich, wenn jeder Mensch ein Stück seiner Freiheit aufgibt. Eben mit diesem Verlust nun fängt das Leben in der Gesellschaft an. Er versucht, das Wesen des Staates so zu denken, dass in ihm trotz der Notwendigkeit der Schranken gleichwohl Freiheit möglich ist. Wie aber können sich Freiheit und staatlicher Zwang vereinen lassen? Rousseau antwortet, so, dass der Staat selber in der Freiheit wurzelt. Ihm muss der allgemeine Wille zugrunde liegen, die Einheit der Freiheit von allen. So kommt Rousseau zum Postulat der Volkssouveränität. Sie drückt sich konkret darin aus, dass er den Staat in einem Staatsvertrag gründen lässt, den freie Menschen miteinander abschließen. So wird der Staat geradezu zu einem Element der Ermöglichung der Freiheit, die für Rousseau kein willkürliches Sich-Ausleben ist, sondern ein Zusammenbestehen der Freiheit des Einzelnen mit der Freiheit aller. Indem sich jeder allen gibt, gibt er sich keinem besonders zu eigen. Und da es kein Glied der Gesellschaft gibt, über das man nicht das gleiche Recht gewinnt als das, das man ihm über sich verstattet, so gewinnt jeder das, was er aufgegeben hat, im gleichen Maße wieder zurück, und er erhält zugleich eine verstärkte Kraft, sich zu behaupten und das, was er ist und was er hat, zu bewahren. Solange die Bürger nur solchen Bestimmungen unterliegen, denen sie selbst zugestimmt haben oder denen sie doch aus freier und vernünftiger Einsicht zustimmen könnten, gehorchen sie niemand anderem als ihrem eigenen Willen. Sie geben damit freilich die Ungebundenheit des Naturzustandes auf, aber sie tauschen sie gegen die wahre Freiheit ein, die in der Bindung aller an das Gesetz besteht. Das philosophisch Entscheidende im Denken Rousseaus ist jedoch der neue Freiheitsbegriff, den er konzipiert. Ihm gemäß ist nicht so sehr entscheidend, was der Mensch hinter sich lässt und wovon er sich befreit. Rousseau betont im Gegensatz dazu das Wozu der Freiheit, dass sie das Element der Willkür abstreife und sich an ein Gesetz binde. Damit übt er einen großen Einfluss auf das künftige Philosophieren aus. Darum kann etwa Kant sagen, er sei durch ihn zurechtgebracht worden. Und so besteht die eigentliche Leistung Rousseaus nicht so sehr darin, dass er das natürliche Sein des Menschen aufzeigt, obgleich auch dies eine philosophische Tat ist, als vielmehr darin, dass er den wahren Freiheitsbegriff entdeckt. Der Gehorsam gegenüber dem Gesetz, das man sich vorgeschrieben hat, ist Freiheit. Bitte legen Sie nun die zweite CD ein. CD Nummer 2. Kant oder die Pünktlichkeit des Denkens. Es ist eine verbreitete Ansicht, zu einem rechten Professor gehöre auch ein professorales Gehabe. Man versteht darunter eine Art von gravitätischer und steifer Würde, versetzt mit einem Schuss Vergesslichkeit und Zerstreutheit. Dazu noch eine ausgesprochene Weltferne, kurz eine eigentümliche Pedanterie, die ebenso komisch wie rührend, ebenso verehrungswürdig wie belächelnswert erscheint. Fragt man dann nach einem Beispiel für solche professorale Pedanterie, so kann es nicht ausbleiben, dass der Name Immanuel Kant genannt wird. In der Tat, Kant ist wenigstens in seinen späteren Jahren ein Genie der Pedanterie und Pünktlichkeit. Der Tageslauf des alten Kant ist streng eingeteilt. Ein Freund erzählt davon, Kant stand jeden Tag im Sommer und im Winter des Morgens um 5 Uhr auf. Sein Bedienter war pünktlich um 4:45 vor seinem Bette, weckte ihn und ging nicht eher fort, als bis sein Herr aufgestanden war. Bisweilen war Kant noch so schläfrig, dass er den Bedienten selbst bat, er möchte ihn noch etwas ruhen lassen. Aber dieser hatte von ihm selbst solche gemessene Befehle, sich dadurch nicht irre machen zu lassen und ihm durchaus keinen längeren Aufenthalt im Bette zu gestatten, dass er ihn öfters zwang, pünktlich aufzustehen. In geregeltem Wechsel folgen sodann Arbeit in der Studierstube und Vorlesungstätigkeit. Nachmittags wird ein längeres Mahl im Kreise von Freunden eingenommen. Selbst das Schlafengehen, pünktlich um 10 Uhr, ist zeremoniell geregelt. Auch darüber berichtet ein Zeitgenosse. Durch vieljährige Gewohnheit hatte er eine besondere Fertigkeit erlangt, sich in die Decken einzuhüllen. Beim Schlafengehen setzte er sich erst ins Bett, schwang sich mit Leichtigkeit hinein, zog den einen Zipfel der Decke über die eine Schulter unter dem Rücken durch bis zur anderen und durch eine besondere Geschicklichkeit auch den anderen unter sich und dann weiter bis auf den Leib. So embailliert und gleichsam wie ein Kokon eingesponnen, erwartete er den Schlaf. Wie der Tageslauf Kants, so muss auch seine Umwelt aufs Genaueste geordnet sein. Wenn eine Schere oder ein Federmesser in ihrer gewohnten Richtung auch nur ein wenig verschoben sind, oder wenn gar ein Stuhl an eine andere Stelle im Zimmer gerückt ist, gerät er in Unruhe und Verzweiflung. Vielleicht trägt zur Absonderlichkeit Kants bei, dass er kaum je die Mauern seiner Heimatstadt Königsberg verlässt. Dort wird er im Jahre 1724 geboren. Dort bringt er auch seine Studienjahre zu. Im Anschluss daran wird er erst einmal Hauslehrer bei adligen Familien. Ob er dabei freilich Erfolg hat, muss offen bleiben. Jedenfalls berichtet einer seiner Biografen, er hielt es für eine große Kunst, sich zweckmäßig mit Kindern zu beschäftigen und sich zu ihren Begriffen herabzustimmen. Aber er erklärte auch, dass es ihm nie möglich gewesen wäre, sich diese Kunst zu eigen zu machen. Nach 9 Jahren erst erreicht Kant das Ziel, das er sich gesetzt hat, die Lehrtätigkeit an der Universität. Seine amtlichen Verpflichtungen sind übrigens weit umfassender, als es die heutiger Professuren sind. Außer in Philosophie unterrichtet er in Mathematik, Physik, Geographie, Naturrecht, Mechanik, Mineralogie, und zwar 20 Stunden wöchentlich, weshalb er gelegentlich über diese zeitraubende Fron seufzt: Ich meines Teils sitze täglich vor dem Amboss meines Lehrpultes und führe den schweren Hammer sich selbst ähnlicher Vorlesungen in einerlei Takte fort. Man darf sich Kant freilich keineswegs als einen trockenen Kathederphilosophen vorstellen. Zeitgenössische Berichte rühmen seine geistreiche Art. Herder schreibt: Kant in seinen blühendsten Jahren hatte die fröhliche Munterkeit eines Jünglings, die, wie ich glaube, ihn auch in sein greisestes Alter begleitet. Seine offene, zum Denken gebaute Stirn war ein Sitz unzerstörbarer Heiterkeit und Freude. Die gedankenreichste Rede floss von seinen Lippen. Scherz und Witz und Laune standen ihm zu Gebot, und sein lehrender Vortrag war der unterhaltendste Umgang. Mit 46 Jahren wird Kant endlich zum Professor berufen. Von da an fließt sein Leben geruhsam dahin. An äußeren Ereignissen geschieht nicht viel, außer einem Konflikt mit dem preußischen Kultusminister, der Kant verargt, dass er allzu freimütig über die Religion schreibt. Kant gibt rasch nach mit der Begründung: Wenn alles, was man sagt, wahr sein muss, so ist damit nicht auch Pflicht, alle Wahrheit öffentlich zu sagen. Angesichts der Konsolidierung seiner Lebensumstände hätte Kant wohl auch daran denken können, sich zu verehelichen. Aber 2 Versuche in dieser Richtung bleiben ohne Erfolg. Auch hierüber tröstet sich Kant mit allgemeinen Reflexionen, etwa der, dass unverehelichte alte Männer mehrenteils länger ein jugendliches Aussehen erhalten als verehelichte. Und er fügt mit leiser Bosheit hinzu: Sollten wohl die Letztern an ihren härteren Gesichtszügen den Zustand eines getragenen Jochs verraten? Im Jahre 1804 stirbt Kant in Königsberg, 80-jährig. Sein letztes Wort lautet: Es ist gut. Worum geht es Kant in seinem Philosophieren? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Es gibt fast ebenso viele verschiedene Kant-Deutungen, wie es Interpreten dieses Philosophen gibt. Vielleicht wird man seinen Intentionen am meisten gerecht, wenn man als sein eigentliches Interesse die Frage nach dem ansieht, was in der sichtbaren Wirklichkeit und hinter dieser das eigentlich Wirksame ist, nach dem Unbedingten in allem Bedingten und jenseits alles Bedingten. Das aber besagt, Kants Denken richtet sich vorzüglich auf das, was seit alters als Metaphysik bezeichnet wird. Hinauszufragen über das unmittelbar Gegebene, hinabzufragen in die ersten und letzten Gründe der Wirklichkeit. Kant selber bestätigt das. Es ist die Metaphysik, in welche ich das Schicksal habe, verliebt zu sein. Auf ihr beruht das wahre und dauerhafte Wohl des menschlichen Geschlechts. Eben darum kann ihr Gegenstand der menschlichen Natur nicht gleichgültig sein. Kant verdeutlicht die metaphysische Problematik in einer dreifachen Hinsicht. Er fragt nach dem Unbedingten im Menschen, nach dem Unbedingten in der Welt und nach dem Unbedingten schlechthin. Gibt es etwas im Menschen, das sein bedingtes, endliches Sein überragt, so dass es auch das Sterben überdauern kann? So kommt es zur Frage nach der Unsterblichkeit der Seele. Gibt es in der Welt nur die Kette der Bedingtheiten oder bietet sie auch Raum für ein unbedingtes Handeln? So erhebt sich die Frage nach der Freiheit. Gibt es schließlich etwas, worin das Gesamt alles Bedingten, Welt und Mensch zumal, letztlich gründet? So stellt sich die Frage nach Gott. Kant bezeichnet daher als die unvermeidlichen Aufgaben des metaphysischen Denkens Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Darüber also will Kant zur Gewissheit gelangen. Aber nun zeigt sich, auf diesem Felde ist alles fragwürdig. In der langen Geschichte der Metaphysik läuft alles auf ein bloßes Herumtappen hinaus. Wenn es aber so ist, dann kann man nicht unmittelbar mit metaphysischen Entwürfen beginnen. Dann muss man vielmehr zuvor fragen, woher denn jene Fragwürdigkeit der Metaphysik kommt und worin sie gründet. Das ist das Problem, das sich Kant in seinem großen Werke der Kritik der reinen Vernunft stellt. Das eigentliche Thema dieses Buches ist das Drama der metaphysischen Erkenntnis des menschlichen Geistes. Die Akteure sind die zentralen Fragen der Philosophie und das Spiel handelt von den unablässigen Versuchen, zur Gewissheit zu gelangen und vom ständigen, ohnmächtigen Untergang all dieser Bemühungen. Schließlich entdeckt Kant, dass man zu keinen gesicherten Antworten gelangen kann, liegt im Wesen der menschlichen Vernunft begründet. Diese ist nämlich nicht imstande, hinter die sichtbare Wirklichkeit zurückzugehen und in deren Grund hinabzublicken. Das zeigt sich etwa an der Frage nach der Freiheit. Man kann ebenso überzeugende Gründe dafür beibringen, dass der Mensch frei ist, wie dafür, dass er nicht frei ist. Ähnlich steht es mit den Fragen nach der Unsterblichkeit und nach Gott. Auch sie lassen sich mit Hilfe der theoretischen Vernunft nicht beantworten. Am Ende zeigt sich, das Fragen endet im Unwegsamen. Kant findet dafür deutliche Worte. Er spricht von Auftritten des Zwiespalts und der Zerrüttungen, von einem Skandal, von einem ewigen Zirkel von Zweideutigkeiten und Widersprüchen, ja von einem wahren Abgrund für die menschliche Vernunft. Der Mensch geht also notwendig in die Irre, gerade da, wo es sich um die höchsten Interessen seines Geistes handelt, in den Fragen nach Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. So vergleicht Kant schließlich die metaphysischen Versuche des Menschengeistes mit einer Seefahrt auf einem weiten und stürmischen Ozeane, wo manche Nebelbank und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt und in dem es den auf Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen kann. Aber Kant überlässt sich nun nicht einer skeptischen Hoffnungslosigkeit. Er ist der Überzeugung, dass eine neue Geburt der Metaphysik bevorstehe. Sie aber kann nur aus einer Selbstbesinnung der menschlichen Vernunft erwachsen. Diese muss einsehen, wo ihr eigentümliches Feld und wo ihre Grenzen liegen. In solcher Absicht prüft die Kritik der reinen Vernunft das sehr vermischte Gewebe der menschlichen Erkenntnis. In den mühseligen Untersuchungen, die Kant zu diesem Zweck anstellt, bewährt sich seine Pedanterie als die Tugend der Gewissenhaftigkeit. Er zeigt, dass das Erkennen keineswegs richtig beschrieben wird, wenn man es so versteht, als bilde sich die Wirklichkeit unmittelbar im menschlichen Geiste ab. Der Mensch bringt vielmehr von sich aus Entscheidendes in den Erkenntnisprozess mit hinein, die Vorstellungen von Raum und Zeit und die Grundbegriffe des Verstandes. Indem der Erkennende diese Vorstellungen und diese Begriffe auf die Empfindungen anwendet, die ihm die Sinne vermitteln, entsteht ihm das Bild der Wirklichkeit. Das Erkennen besteht somit zu einem wesentlichen Teil aus eigenen Zutaten des erkennenden Subjektes. Die bedeutsame Folgerung, die Kant daraus zieht, ist, die Wirklichkeit zeigt sich dem Menschen nicht so, wie sie an sich selber sein mag, sondern nur so, wie sie ihm aufgrund der besonderen Art seines Erkenntnisvermögens erscheint. Wir erfassen nicht die Dinge an sich, sondern nur die Dinge als Erscheinungen. Das ist auf dem Felde des Erkennens das Schicksal des Menschen als eines endlichen Wesens. Der Mensch ist nicht bloß ein denkendes, sondern auch ein handelndes Wesen. Wie, wenn das, was dem bloßen Denken verschlossen bleibt, sich da offenbarte, wo der Mensch im Handeln steht und sich überdies sein Tun besinnt? Diese Sicht auf den handelnden Menschen ist die entscheidende Wendung, die Kant der metaphysischen Problematik gibt. Kant ist nämlich überzeugt, gerade im Gebiet des Praktischen das Unbedingte finden zu können, das er im Felde des Theoretischen vergebens sucht. Er meint, wenn der Mensch ernstlich wissen wolle, wie er handeln solle, trete ihm ein unbedingtes Gebot, ein kategorischer Imperativ entgegen, der ihn daran hindere, nach Willkür und Laune zu verfahren. Der werde ihm über alle rationalen Erwägungen hinaus unmittelbar gewiss, so und nicht anders musst du handeln. Hier also zeige sich inmitten des bedingten Daseins des Menschen ein Unbedingtes, die Unbedingtheit des Du sollst. Nachdem Kant so den Überschritt in den Bereich des Unbedingten grundsätzlich getan hat, kann er nun auch jene im Felde des theoretischen Ergrübelns unlösbaren Fragen nach Gott, Freiheit und Unsterblichkeit beantworten. Wenn ein Gebot an den Menschen ergeht, so weiß er sich damit in die Situation der Entscheidung versetzt. Entscheidung aber ist nur möglich, wenn es Freiheit gibt. So wird der Mensch, indem er das unbedingte Gebot vernimmt, seiner Freiheit gewiss. Das hat gewichtige Konsequenzen für die Metaphysik. Im Hören des unbedingten Gebotes und in der Freiheit, die darin gewährleistet wird, entdeckt der Mensch, dass er, mag er auch noch so sehr der Endlichkeit verhaftet sein, gleichwohl im Wesentlichen seines Wesens einer anderen, übersinnlichen Ordnung angehört und dass ihm dies seine eigentümliche Würde gibt. Denn philosophieren bedeutet nicht, Antworten finden und mit ihnen sich zur Ruhe setzen. Philosophieren heißt, immer neu die wesentlichen Fragen stellen. So kann auch Kants Lösung der metaphysischen Probleme nicht für alle Zeiten gültig sein. In den Krisen des Denkens, die die Menschheit seitdem überfallen haben, ist die metaphysische Gewissheit erneut fragwürdig geworden und sie ist es heute mehr denn je. Aber auch heute noch gilt der Satz Kants, dass der Geist des Menschen metaphysische Untersuchungen einmal gänzlich aufgeben werde, ist ebenso wenig zu erwarten, als dass wir, um nicht immer unreine Luft zu schöpfen, das Atemholen einmal lieber ganz und gar einstellen würden. Schopenhauer oder der böse Blick. Ein Menschenfreund ist Arthur Schopenhauer wahrlich nicht. Im Gegenteil, er ist voll von Abscheu vor den Menschen. Menschenverächter nennt er sich selbst. Die Mutter, die einstmals berühmte Schriftstellerin Johanna Schopenhauer, klagt eindringlich über den Missmut des Sohnes. Sein ewiges Lamentieren über die dumme Welt und das menschliche Elend geht ihr auf die Nerven. Argwöhnisch lauert er darauf, was die Mitwelt ihm wohl Böses antun könne. In seinem Schlafzimmer hält er immer eine Waffe bereit und er versteckt seine Besitztümer in den verborgensten Winkeln der Wohnung. Nie lässt er sich von einem Barbier rasieren, aus Angst, dieser könne ihm mit dem Schirmmesser die Kehle durchschneiden. Wenn ihm jemand zu nahe kommt, dann kann er sogar tätlich werden. Eine brave Näherin, die ihn durch ihr Geschwätz stört, wirft er so heftig zu Boden, dass sie lebenslängliche Schäden davonträgt, was ihm selber freilich eine bitter beklagte lebenslängliche Rentenverpflichtung einbringt. Immerzu hat er mit seinen Verlegern Streit, denen er vorwirft, sie täten nicht genug für die Verbreitung seiner Bücher. So verbringt er denn auch die letzten Lebensjahre in trotziger Zurückgezogenheit in Frankfurt als Misanthrop, wie er sich selber bezeichnet, nur mit dem geliebten und getreuen Pudel als Hausgenossen. Sein Hass gilt vor allem den Philosophieprofessoren. Sich selber nimmt Schopenhauer von dem Verdammnisurteil aus, das er über die zeitgenössische Philosophie fällt. Seinen eigenen Gedanken gegenüber erscheint ihm, was von früheren Philosophen, Platon, Aristoteles, Kant und einige englische Philosophen ausgenommen, gedacht worden ist, als flach. So nennt er sich denn den heimlichen Kaiser der Philosophie. Ja, er steigert sich zum philosophischen Religionsstifter hinauf. Die wenigen Anhänger, die er findet, werden von ihm zu Aposteln und Erzevangelisten umstilisiert. Da er unter den Zeitgenossen wenig Zustimmung findet, appelliert er an das Tribunal der Nachwelt. Die Zeit wird kommen, wo, wer nicht weiß, was ich über einen Gegenstand gesagt habe, sich als Ignoranten bloßstellt. Als dann schließlich der Erfolg und damit der Ruhm sich ankündigen, triumphiert er. Ich bin, dem vieljährigen vereinten Widerstande sämtlicher Philosophieprofessoren zum Trotz, endlich durchgedrungen. Nächst den Universitätsprofessoren sind es die Weiber, gegen die sich Schopenhauers Verachtung richtet, und dies, obwohl er in jüngeren Jahren einige erfreuliche Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht hat. Das niedrig gewachsene, schmalschultrige, breithüftige und kurzbeinige Geschlecht das Schöne nennen, konnte nur der vom Geschlechtstrieb umnebelte männliche Intellekt. Mit mehr Fug könnte man das weibliche Geschlecht das Unästhetische nennen. Weder für Musik noch Poesie noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit, sondern bloße Äfferei aus Behuf ihrer Gefallsucht ist es, wenn sie solche affektieren und vorgeben. Was die Weiber kennzeichnet, ist ein an Verrücktheit grenzender Hang zur Verschwendung, eine instinktartige Verschlagenheit, ein unvertilgbarer Hang zum Lügen. Kurz, das Weib ist ein subordiniertes Wesen, eine Art Mittelstufe zwischen dem Kinde und dem Manne, als welcher der eigentliche Mensch ist. Die pessimistische Sicht auf die Wirklichkeit ist für Schopenhauer der Ausgangspunkt auch für sein philosophisches Denken. Dazu muss man jedoch weiter ausholen, denn die Begründung, die er für das Leiden der Welt gibt, führt ihn zu grundsätzlichen philosophischen und metaphysischen Überlegungen. Das Hauptwerk Schopenhauers, Die Welt als Wille und Vorstellung, beginnt mit dem Satz: Die Welt ist meine Vorstellung. Damit ist nicht nur der schlichte Tatbestand gemeint, dass Menschen sich Dinge vorstellen. Schopenhauer will vielmehr sagen, die ganze Wirklichkeit existiert zunächst bloß als die vom Menschen vorgestellte. Was diesem unmittelbar gegeben ist, ist nicht die Art, wie die Dinge vielleicht an sich selber sein mögen. Unmittelbar gegeben sind ihm nur die Vorstellungen von den Dingen. Er weiß nichts vom Baum selber, sondern nur von seiner Vorstellung vom Baum. Im gleichen Sinne behauptet Schopenhauer, dass der Mensch keine Sonne kennt und keine Erde, sondern immer nur ein Auge, das die Sonne sieht, und eine Hand, die die Erde fühlt. Anders ausgedrückt, alle Dinge sind nur Erscheinungen. Wäre das alles, was Schopenhauer über die Wirklichkeit zu sagen hat, dann bliebe es bei einem reinen und nackten Idealismus. Die Welt wäre dann nichts als Schein, nichts als ein vom menschlichen Geiste geträumter Traum. Doch wie Schopenhauer dem Begriff der Erscheinung genauer nachdenkt, wird ihm klar. Hinter der Erscheinung muss etwas sein, das erscheint. In dieser Absicht beschreitet er einen Umweg. Zunächst untersucht er die Art, wie sich der Mensch als leibhaftes Wesen weiß. Er kennt seinen Leib auf eine doppelte Weise. Einmal ist er ihm ein Ding unter Dingen, ein anschaubares Objekt der Vorstellung. Zum anderen aber gibt es auch eine Innenperspektive, in der der Leib unmittelbar gefühlt wird. Da nun erscheint er als Ausdruck des Willens des Menschen. Die Körperbewegungen entspringen aus Willensregungen. Ja, sie sind genau genommen nichts anderes als äußerlich angeschaute Willensregungen. Auch die Organe und die Gestalt des Leibes deutet Schopenhauer als Ausdrucksweisen des Willens des Menschen. So kommt er zu der These, der menschliche Leib sei, wesentlich betrachtet, objektivierter als Gegenstand erblickter Wille. Der Leib erscheint als Körperding, aber seinem An-sich-Sein nach ist er Wille. Schopenhauer meint so, im Bereich des Menschseins etwas vom Wesen des An-sich-Seins entdeckt zu haben. Der Wille ist das innerste Wesen des Menschen. Die doppelte Sicht auf den menschlichen Leib dient Schopenhauer als Schlüssel zur Erklärung des Wesens alles Wirklichen. Auch hier gibt es eine Sphäre des An-sich-Seins, in der die Dinge als Verwirklichungen eines an ihnen waltenden Willens zu verstehen sind. Denn Wille ist auch die Kraft, welche in der Pflanze treibt und vegetiert, ja die Kraft, welche der Kristall anschießt, die, welche den Magneten zum Nordpol wendet, die, deren Schlag aus der Berührung heterogener Metalle entgegenfährt, die, welche in den Wahlverwandtschaften der Stoffe als Fliehen und Suchen, als Trennen und Vereinen erscheint, ja zuletzt sogar die Schwere, welche in aller Materie so gewaltig strebt, den Stein zur Erde und die Erde zur Sonne zieht. Überall also waltet die Kraft eines Willens. So fühlt sich Schopenhauer, in einer freilich problematischen Analogie mit dem menschlichen Willen, berechtigt zu sagen, die Welt ist, ihrem An-sich-Sein und ihrem inneren Wesen nach betrachtet, Wille. Sie existiert als erscheinender Wille. Diesen Willen nun versteht Schopenhauer als eine einheitliche Urkraft, die sich in ihrer Selbstverwirklichung in die vielen Willen spaltet. Darum kann der Urwille auch nicht von vornherein die Gestalt des bewussten Willens haben, wie er sich im Menschen zeigt. Er ist vielmehr von seinem Ursprung her ein blinder, unaufhaltsamer Drang. Als solcher bringt er die Fülle der Weltwirklichkeit hervor. In den Stufen seiner Äußerungen von den in der anorganischen Welt wirksamen Kräften an bis hin zum menschlichen bewussten Willen läutert er sich zur Erkenntnis. So kann Schopenhauer sagen, meine ganze Philosophie lässt sich zusammenfassen in dem einen Ausdruck, die Welt ist die Selbsterkenntnis des Willens. Mit dem Urwillen, der sich selber schafft, hat Schopenhauer ein metaphysisches Prinzip zur einheitlichen Erklärung aller Wirklichkeit gefunden. Er unterscheidet sich jedoch von ähnlichen Prinzipien aus der Tradition und aus der zeitgenössischen Philosophie. Er ist der Welt immanent und daher nicht ein überweltlicher, göttlicher Ursprung. Das Erstaunen, welches zum Philosophieren treibt, entspringt offenbar aus dem Anblick des Übels und des Bösen in der Welt. Ohne Zweifel ist es das Wissen um den Tod und neben diesem die Betrachtung des Leidens und der Not des Lebens, was den stärksten Anstoß zum philosophischen Besinnen und zu metaphysischen Auslegungen der Welt gibt. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie sich der Mensch von diesem unablässigen Leiden befreien kann. Das wird auf einer ersten Stufe dann möglich, wenn er sich in seinem Denken von der Bedrängnis durch den Willen und von der Bestimmtheit durch diesen löst und sich über die Erkenntnis des Einzelnen hinaus zur reinen Anschauung der Welt und der Dinge erhebt. Dann überschreitet er seine beschränkte und leidvolle Individualität und deren Erkenntnisweise. Dann findet er zu einer interesselosen Betrachtung. Dann tritt er in den Zustand der reinen Kontemplation. Dann wird er ein klares und ewiges Weltauge. Das Schaffen und Betrachten der Kunstwerke bringt keine dauerhafte Erlösung vom Willen und von dem mit diesem verbundenen Leiden. Es kann den Menschen immer nur für Augenblicke von seiner schmerzvollen Individualität befreien. So ist die Kunst nur eine vorübergehende Besänftigung. Es ist notwendig, andere Wege zu suchen, auf denen es möglich wird, sich endgültig vom Willen und seiner Wirrnis zu lösen. Das nun ermöglicht sich dadurch, dass der Wille, der doch nur Leiden schafft, grundsätzlich verneint wird. Hier taucht jedoch eine Schwierigkeit auf. Was aus dem Urwillen entspringt, geschieht doch notwendig so, wie es geschieht. Wie vermag sich dann der Mensch, der doch selber aus dem Urwillen stammt, in Freiheit gegen den Willen zu wenden? Schopenhauer löst diese Frage durch einen Gewaltstreich. Er behauptet einfach, zwar ist der Mensch rings von lauter Notwendigkeit eingeschlossen, an einem Punkte aber ist er frei, in der Möglichkeit, sich verneinend gegen den alles bestimmenden Willen zu wenden. Wie vollzieht sich diese Verneinung des Willens? Sie kann auf zwei Stufen stattfinden, auf der theoretischen und auf der praktischen Stufe. Der theoretische Weg beginnt damit, dass man einsieht, im Grunde aller Wirklichkeit waltet der Urwille, der um seiner Zerrissenheit willen das Leiden in der Welt hervorruft. Hat der Mensch das begriffen, dann sieht er auch ein, dass all das leidvolle Geschehen in der Welt nur Erscheinung des wahrhaft Wirklichen, des Urwillens, aber nichts selber Wirkliches ist. Dann aber hört dieses Geschehen auf, ihn zu bedrängen. Dann tritt der Mensch im Gedanken aus der schmerzhaften Wirklichkeit heraus. Dann zieht an die Stelle von Kummer und Verzweiflung eine merkwürdige Gelassenheit in die Seele ein, Entsagung und Willenlosigkeit, die auf alles verzichtet, woran das Herz hängt. Die konsequente Auswirkung dieser Haltung ist die Askese, an deren Ende der völlig innere Friede steht, in dem der Wille gänzlich ausgelöscht ist. Es ist die Meeresstille des Gemüts. Doch das ist nicht alles. Auf einer zweiten Stufe geschieht die Verneinung des Willens durch Tun. Sie besteht darin, dass man das Leiden der anderen durch Mitleiden lindert. Aus Egoismus entspringt das Böse, aus Mitleid das Gute. Das ist das Grundprinzip der Ethik Schopenhauers. Ihr gemäß wird der das Leiden schaffende Wille durch die Tat des Mitleids verneint. Das bleibt bei Schopenhauer freilich bloße Theorie. Außer den Tieren gegenüber beweist er in seinem Leben wenig Mitleid. Denn nichts, weder die theoretische noch die praktische Verneinung des Willens, vermag letztlich den durchgehenden Pessimismus zu beseitigen, aus dem Schopenhauers ganzes Denken erwächst. Marx oder die Revolte der Wirklichkeit. Wie würde die Welt heute aussehen, wenn Karl Marx seinen ursprünglichen Lebensplan ausgeführt hätte? Der junge Marx hält sich nämlich für einen geborenen Dichter Und es sind auch einige Erzeugnisse seiner Muse auf uns gekommen. Der Vater jedenfalls, ein angesehener Rechtsanwalt, äußert: Mich würde es jammern, dich als gemeines Poetlein auftreten zu sehen. Karl Marx wird 1818 in Trier geboren, dem kleinsten, erbärmlichsten Nest voll von Klatsch und lächerlicher Lokalvergötterung. Von seiner Jugend weiß man nicht viel Bedeutsames. Interessant ist höchstens, dass er, der spätere enragierte Atheist, einen Abituraufsatz schreibt über das Thema »Die Vereinigung der Gläubigen in Christo«. Als er dann zum Studium der Rechte nach Bonn geht, hat er offenbar mit den äußeren Dingen Schwierigkeiten. Jedenfalls schreibt die besorgte Mutter: »Nun kannst du mir's gar nicht als eine Schwäche unseres Geschlechts ansehen, wenn ich neugierig bin, wie du deine kleine Haushaltung eingerichtet, ob die Ökonomie auch eine Rolle spielt, was bei großen wie bei kleinen Haushaltungen eine unerlässliche Notwendigkeit ist. Dabei erlaube ich mir zu bemerken, lieber Karl, dass du Reinlichkeit und Ordnung nie als Nebensache betrachten musst, denn davon hängt Gesundheit und Frohsinn ab. Halte pünktlich darauf, dass deine Zimmer öfters gescheuert werden, und scheuere du meinen lieben Karl wöchentlich mit Schwamm und Seife.« Diese Mahnung ist sicherlich nicht unbegründet, denn die Verhältnisse, unter denen Marx sein Studium durchführt, sind alles andere als ordentlich. Er tritt in eine Korporation ein und erhält, wenn die Nachrichten darüber stimmen, bei einem Duell eine Verwundung. Er muss wegen nächtlichen, ruhestörenden Lärmens und Trunkenheit in den Karzer. Er wird, weil er verbotene Waffen trägt, angezeigt. Er macht Schulden über Schulden. Neben allem aber verlobt er sich mit Jenny von Westfalen, nicht ohne dass die vornehme Familie der Braut den Habenichts nur zögernd akzeptiert. Auch der Vater warnt ihn angesichts der Exaggerationen und Exaltationen der Liebe in einem dichterischen Gemüte, eine Frau an sich zu binden. Als Marx nach 2 Semestern sein Studium in Berlin fortsetzt, zeigt sich auch dort, dass er kein vorbildlicher Student ist. Der Vater hat einigen Grund, sich zu beschweren. Ordnungslosigkeit, dumpfes Herumschweben in allen Teilen des Wissens, dumpfes Brüten bei der düsteren Öllampe, Verwilderung im gelehrten Schlafrock statt der Verwilderung bei dem Bierglase, zurückscheuchende Ungeselligkeit mit Hintansetzung alles Anstandes, all das wirft er dem Sohne vor. Auch die horrenden Geldausgaben erschrecken den Vater. Marx hört nur wenige Vorlesungen und auch diese eher aus dem Gebiet der Philosophie und der Geschichte als aus dem der Rechtswissenschaft. Semesterlang betritt er die Universität kaum. Immerhin promoviert er mit 23 Jahren über ein philosophisches Thema, in Jena, ohne auch nur eine einzige Stunde dort gewesen zu sein. Marx wird Redakteur, und zwar an der in Köln erscheinenden liberalgesinnten Rheinischen Zeitung. Diese Tätigkeit zwingt ihn dazu, sich mit konkreten Problemen ökonomischer und politischer Art zu befassen. Er redigiert das Blatt in einem unerschrockenen, freiheitlichen Geiste. Den Kommunismus freilich, dessen führender Kopf er später werden soll, lehnt er schroff ab. Nachdem Marx noch rasch seine langjährige Braut geheiratet hat, wendet er sich nach Paris, wo er gemeinsam mit seinem Freunde Arnold Ruge die deutsch-französischen Jahrbücher herausgibt. Eine Zeit lang auch lebt er gemeinsam mit der Familie Ruge in einer kommunistischen Gemeinschaft, die aber wegen der Unverträglichkeit der Charaktere bald auseinanderplatzt. In Paris kommt Marx mit Heine und mit französischen Sozialisten in Kontakt. Doch auch in dieser Stadt ist seines Bleibens nicht lange. Er wird auf Verlangen der preußischen Regierung aus Frankreich ausgewiesen und lässt sich vorübergehend in Brüssel nieder, wo er die erste kommunistische Partei der Welt mit 17 Mitgliedern gründet. Von da aus geht Marx für kurze Zeit nach London, kehrt dann während der Revolution von 1848, anlässlich deren er das Kommunistische Manifest verfasst, vorübergehend nach Frankreich und Deutschland zurück, um seine revolutionären Pläne zu fördern. In Köln gründet er die Neue Rheinische Zeitung. Dann aber wird er wieder ausgewiesen und lebt schließlich bis an sein Lebensende, nur unterbrochen von kurzen Reisen auf das Festland in London. Dort lebt Marx in äußerster Eingeschränktheit mit einer sich rasch vermehrenden Familie. Oftmals herrscht wirkliche Not. Die Gründung einer Zeitschrift misslingt. Marx muss sich größtenteils durch Spenden, vor allem des Freundes Friedrich Engels, durchs Leben bringen. Die Wohnverhältnisse sind meistens katastrophal. Gelegentlich wird die Wohnungseinrichtung sogar gepfändet. Es kommt vor, dass Marx nicht einmal ausgehen kann, weil seine Kleidung im Pfandhaus versetzt ist. Krankheiten verfolgen ihn und die Familie. Nur einige der Kinder überleben die ersten Jahre. Marx will sich schließlich bedrückt von Schulden bankrott erklären lassen. Nur der getreue Engels verhindert diesen äußersten Schritt. Frau Jenny ist oftmals nahe am Verzweifeln und wünscht für sich und ihre Kinder eher den Tod als ein so elendes Leben. Hinzu kommt, dass sich Marx mit der Haushälterin auf eine Liebesaffäre einlässt, die nicht ohne Folgen bleibt und die das durch die finanzielle Misere ohnehin gestörte häusliche Klima empfindlich beeinträchtigt. Auch die Streitigkeiten mit den Gesinnungsgenossen gehen weiter. Doch trotz allem arbeitet Marx verbissen, wenn auch unterbrochen durch Perioden des ermatteten Nichtstuns, an seinem Hauptwerk, dem Kapital. Er kann auch in der Tat den ersten Band erscheinen lassen. Da Besprechungen fast ganz ausbleiben, schreibt er selber positive und negative Kritiken. Ehe aber das ganze dreibändige Werk vollendet ist, stirbt Marx 1883 mit 65 Jahren. Marx stellt sich von Anfang seines Philosophierens an in die großen geistigen Auseinandersetzungen seiner Zeit hinein, wie sie durch die überragende Gestalt Hegels, dessen Denken er die jetzige Weltphilosophie nennt, bestimmt sind. Ihm wendet sich Marx zunächst zu, um sich dann umso schroffer von ihm abzuwenden. Der Gedanke Hegels, dass alle Wirklichkeit von einem absoluten Geiste her verstanden werden müsste, ist ihm ein ungerechtfertigter Mystizismus. Denn dabei wird aus einem Punkte oberhalb der faktischen Wirklichkeit philosophiert, nicht von dieser selber her. Demgegenüber ist die entschiedene Forderung von Marx, man müsse die Philosophie wieder vom Kopf auf die Füße stellen, die Sicht auf die Wirklichkeit müsse umgekehrt werden. Nicht von einer göttlichen Wirklichkeit her darf die hiesige Wirklichkeit gedeutet werden. Der Ausgangspunkt alles Denkens muss vielmehr die konkrete Wirklichkeit sein. Dieser Gedanke gibt der Philosophie von Marx ihre atheistische Prägung. Es ist die Aufgabe der Geschichte, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Wodurch bildet sich die menschliche Gesellschaft? Marx antwortet, primär nicht durch das gemeinsame Bewusstsein, sondern durch die gemeinsame Arbeit. Denn der Mensch ist ursprünglich das wirtschaftende Wesen. Die ökonomischen Verhältnisse und insbesondere die ihnen zugrunde liegenden Produktivkräfte sind die Basis seines Daseins. Nur in dem Maße, in dem diese ökonomischen Verhältnisse sich wandeln, entwickeln sich auch die Weisen des Bewusstseins, die den ideologischen Überbau darstellen. Dahin gehören Staat, Gesetze, Ideen, Moral, Kunst, Religion und dergleichen. In der wirtschaftlichen Basis finden sich auch jene Gesetze der geschichtlichen Entwicklung wieder, wie sie Hegel dem Geiste zugesprochen hat. Die ökonomischen Verhältnisse entfalten sich dialektisch, und zwar im Widerstreit der Klassen. Darum ist für Marx die Geschichte vornehmlich die Geschichte von Klassenkämpfen. Bis hierher konnte alles wie eine der vielen anthropologischen und geschichtsphilosophischen Theorien aussehen, an denen die Geschichte der Philosophie reich ist. Zwar interessant, aber doch nur eine einzelne Deutung neben vielen anderen. Was macht es, dass, was Marx sagt, so erregend wirkt? Woher kommt es, dass es so weitgehend die folgende Zeit bestimmt? Das liegt offenbar daran, dass Marx nicht im Bereich des reinen Gedankens bleibt, sondern entschlossen an die Aufgabe einer Umwandlung der Wirklichkeit geht. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. In dieser Absicht macht sich Marx an eine Kritik seiner Zeit. Ringsum in seiner Gegenwart beobachtet er, dass das wahre Wesen des Menschen, seine Freiheit und Unabhängigkeit, die freie, bewusste Tätigkeit, nicht zur Geltung kommen können. Überall ist der Mensch von sich selber weggekommen, überall hat er seine echten menschlichen Daseinsmöglichkeiten verloren. Das ist der Sinn dessen, was Marx die Selbstentfremdung des Menschen nennt. Sie bedeutet eine durchgängige Entwertung der Menschenwelt. Die Entfremdung vom Produkt der Arbeit führt auch zu einer Entfremdung des Menschen von dem Menschen. Das gilt nicht nur von dem feindlichen Kampf zwischen Kapitalist und Arbeiter. Die zwischenmenschlichen Beziehungen überhaupt verlieren immer mehr ihre Unmittelbarkeit. Sie werden durch die Ware und durch das Geld, die allgemeine Hure, vermittelt. Schließlich nehmen die Proletarier selber Warencharakter an. Ihre Arbeitskraft wird auf dem Arbeitsmarkt gehandelt, auf dem sie der Willkür der Käufer ausgeliefert sind. Ihre innere Welt wird immer ärmer. Ihre menschliche Bestimmung und Würde kommt immer mehr abhanden. Das ist für Marx der Gipfel der Entfremdung. Der Proletarier ist der sich abhanden gekommene Mensch. Sein Dasein ist der völlige Verlust des Menschen. Sein Wesen ist ein entmenschtes Wesen. Doch im Höhepunkt dieser Entwicklung, das glaubt Marx nachweisen zu können, muss der Umschlag kommen. Er wird dadurch möglich, dass das Proletariat sich seiner Entfremdung bewusst wird. Es versteht sich nun als das seines geistigen und physischen Elends bewusste Elend, die ihrer Entmenschung bewusste und darum sich selbst aufhebende Entmenschung. Konkret kommt es nach der Prognose von Marx zu einer Zusammenballung des Kapitals in den Händen weniger, zu einer wachsenden Verelendung der Massen und zu einer zunehmenden Arbeitslosigkeit. Dadurch aber wird das Kapital zu seinem eigenen Totengräber. Es geht darum, das wahre Reich der Freiheit heraufzuführen, den Menschen in den ganzen Reichtum seines Wesens zu entbinden und damit die Entfremdung endgültig zu überwinden. Das nun sieht Marx als die Aufgabe der kommunistischen Bewegung an. An der Zeit ist, der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums, als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen. Darum als vollständige, bewusst und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordene Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, das heißt menschlichen Menschen. Dieser Kommunismus ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen, die wahre Auflösung des Streits zwischen Freiheit und Notwendigkeit. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte. Er ist die wirklich für den Menschen gewordene Verwirklichung seines Wesens. Mit dem Kommunismus schließt die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab. Es beginnt die wirklich menschliche Gesellschaft. Wie diese freilich aussehen soll, darüber gibt Marx keine weitere Auskunft. Nietzsche oder Macht und Ohnmacht des Nihilismus. Wenn in einer Gesellschaft der Name Nietzsche fällt, ist es fast unvermeidlich, dass jemand zitiert, »Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht.« Doch dieses Wort von Nietzsche im Zarathustra, einem alten Weiblein, in den Mund gelegt, gibt ein gänzlich falsches Bild von seiner Stellung zum weiblichen Geschlecht. Er ist nämlich in dieser Hinsicht von einer exorbitanten Schüchternheit. Und dies, obgleich er in seiner Jugend nach dem Tode des Vaters nur von Frauen umgeben ist, von der Großmutter, der Mutter, zwei Tanten, der Schwester. Die Ängstlichkeit vor allem Weiblichen bleibt trotzdem oder wird vielleicht gerade dadurch befördert. Zwar wagt es Nietzsche als Student, den Mädchen, die er hinter den zugezogenen Gardinen vermutet, Ovationen darzubringen, aber nur in der schützenden Gesellschaft der Kommilitonen. Er gerät auch einmal von einem Dienstmann falsch geführt in ein Bordell, flüchtet aber rasch, nicht ohne vorher den erstaunten Damen in Flitter und Gaze auf dem Piano ein paar Takte vorgespielt zu haben. Ein andermal schwärmt er von fern für eine Schauspielerin und schickt ihr eigens für sie gedichtete und komponierte Lieder ins Haus. Einer Antwort freilich wird er, soweit wir wissen, nicht gewürdigt. Ein andermal kommt es zu einer kleinen Reisebekanntschaft mit einer Balletteuse. Doch dieses bescheidene Abenteuer endet jäh am Zielbahnhof. Ein andermal macht Nietzsche einer jungen Dame brieflich einen Heiratsantrag, aber erst als er im Begriff ist, abzureisen. Der Brief ist zudem so ungelenk, dass es nicht Wunder nimmt, dass er keine weiteren Konsequenzen hat. Ein andermal schwärmt er Cosima, die Frau Richard Wagners, an. Ein andermal lädt er gar eine ganze Reihe von in Betracht kommenden jungen Damen ein, ihn in der Schweiz zu besuchen. Aber auch daraus entwickelt sich nichts. Einmal jedoch verliebt sich Nietzsche bis über beide Uhren, und zwar in eine bedeutende Frau, die damals freilich erst 21 Jahre alt ist, Lou Salome. Schon bei der ersten Begegnung fragt er, von welchen Sternen wurden wir einander zugeführt? Lou vertraut er seine verborgensten Gedanken an und sieht in ihr seine einzige Jüngerin. Aber er wagt nicht von sich aus, um ihre Hand anzuhalten. Er schickt einen Freund vor, ohne zu ahnen, dass dieser in dieselbe Frau verliebt ist, ja ihr sogar selbst einen Heiratsantrag gemacht hat. So kann es nicht ausbleiben, dass der Freund ein negatives Ergebnis meldet. Bald auch geht das Verhältnis zu Lou und zu dem Freunde durch Intrigen, insbesondere von Seiten der Schwester, auseinander. Am Ende kann Nietzsche nur noch sagen, ein verheirateter Philosoph gehört in die Komödie. Bleibt noch die Schwester von Nietzsche, das Lama genannt, die ihren Bruder zu ihren Lebzeiten wie auch nach seinem Tode für sich reklamiert, die ihn aber auch mit ihren Ränken umspinnt und die in ihren als solche verdienstvollen Bemühungen um den Nachlass auch vor ostentativen Fälschungen nicht zurückschreckt. Aus all dem sieht man, die Peitsche in der Hand Nietzsches ist Altweibergewäsch. Umso größer ist Nietzsches philosophisches Selbstbewusstsein. Es ist nicht unmöglich, dass ich der erste Philosoph des Zeitalters bin, ja vielleicht noch ein wenig mehr, irgendetwas Entscheidendes und Verhängnisvolles, das zwischen zwei Jahrtausenden steht. Er weiß sich in einer entscheidenden Aufgabe, welche die Geschichte der Menschheit in zwei Hälften spaltet. Er sieht es als seine Berufung an, die Menschheit zu Entschlüssen zu drängen, die über alle Zukunft entscheiden. Friedrich Nietzsche kommt 1844 in einem protestantischen Pfarrhaus zur Welt. Als Kind muss er vom Geiste dieses seines Elternhauses allerlei aufgesogen haben. Man berichtet, dass er Bibelsprüche und geistliche Lieder mit einem solchen Ausdruck hersagen konnte, dass man weinen musste. Der kleine Pastor wird sein Spitzname. Doch der Knabe brilliert auch in anderen Bereichen. Mit 10 Jahren komponiert er eine Motette und verfasst eine große Zahl von Gedichten. Mit 14 Jahren macht er sich bereits an eine Selbstbiografie. Als Nietzsche dann an die berühmte Lehranstalt Schulpforta geht, zeigt er sich als glänzenden Schüler, ausgezeichnet vor allem im deutschen Aufsatz und in der Musik. Mit 25 Jahren wird Nietzsche, noch ehe er seine Promotion beendet hat, als Professor nach Basel berufen. Dort entfaltet er eine fruchtbare Vorlesungstätigkeit, die auch über die Mauern der Universität hinausreicht. In dieser Zeit erreicht die Freundschaft mit Richard Wagner, mit dem sich Nietzsche später aufs Bitterste zerstreiten wird, ihren Höhepunkt. Dennoch befallen Nietzsche Zweifel, ob er je ein rechter Philologe werden könne. Hinzu kommt, dass sein erstes größeres Werk, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, bei der Fachwelt entweder auf völlige Nichtbeachtung oder auf leidenschaftlichen Widerspruch stößt. Am Ende legt er nach 10 Jahren sein Lehramt nieder, bedrückt von schwer erträglichen Kopf- und Augenschmerzen, aber auch geplagt von schwermütigen Anwandlungen, von Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen und von Zweifeln über den Sinn der Universitätslehre. Von da an lebt Nietzsche als herumirrender Flüchtling zwischen Basel und zahlreichen Orten in Deutschland, Italien und der Schweiz, überall in bescheidenen Hotelzimmern hausend. In atemberaubendem Tempo schleudert er seine Werke aus sich heraus, doch sie bleiben fast ohne Resonanz. Nietzsche ist darüber tief enttäuscht. Immer bedrückender empfindet er seine Einsamkeit. In meinem unerbittlichen und unterirdischen Kampfe gegen alles, was bisher von den Menschen verehrt und geliebt worden ist, ist unvermerkt aus mir selber etwas wie eine Höhle geworden, etwas Verborgenes, das man nicht mehr findet, selbst wenn man ausginge, es zu suchen. Den letzten Philosophen nenne ich mich, denn ich bin der letzte Mensch. Niemand redet mit mir als ich selbst, und meine Stimme kommt wie die eines Sterbenden zu mir. Als auch der Zarathustra ohne Echo bleibt, schreibt Nietzsche, nach einem solchen Anrufe aus der innersten Seele keinen Laut von Antwort zu hören, das ist ein furchtbares Erlebnis. Es hat mich aus allen Banden mit lebendigen Menschen herausgehoben. Trotzdem weiß er muss seinen Weg gehen. Aber er bleibt sich auch bewusst, ich bin immer am Abgrund. Der Abgrund tut sich endgültig auf, als Nietzsche 1889 mit 45 Jahren zusammenbricht. Es geschieht in Turin. Schluchzend umarmt er ein vom Kutscher misshandeltes Pferd und wird unter wirren Reden in sein Hotel zurückgebracht. Die Ärzte diagnostizieren eine Paralyse, die sich Nietzsche durch eine in früheren Jahren erworbene Syphilis zugezogen hat. 11 Jahre lang lebt er dann noch im Haus der Mutter, betreut von dieser und von der Schwester. Der Theologe Overbeck, einer der getreuesten Freunde, berichtet von dieser Zeit: Es kam vor, dass er in lauten Gesängen und Rasereien am Klavier sich maßlos steigernd Fetzen aus der Gedankenwelt, in der er zuletzt gelebt hat, hervorstieß und dabei auch in kurzen, mit einem unbeschreiblich gedämpften Tone hervorgebrachten Sätzen sublime, sonderbar hellsichtige und unsäglich schauerliche Dinge über sich als den Nachfolger des toten Gottes vernehmen ließ, das Ganze auf dem Klavier gleichsam interpunktierend, worauf wieder Konvulsionen und Ausbrüche eines unsäglichen Leidens erfolgten. Doch wie gesagt, das kam nur vor in wenigen flüchtigen Momenten, soweit ich dabei gewesen. Im Ganzen überwogen die Äußerungen des Berufs, den er sich selbst zuschrieb, der Possenreißer der neuen Ewigkeiten zu sein, und er, der unvergleichliche Meister des Ausdrucks, war außerstande, selbst die Entzückungen seiner Fröhlichkeit anders als in den trivialsten Ausdrücken oder durch skurriles Tanzen und Springen wiederzugeben. Im Jahre 1900 stirbt Nietzsche. Der charakteristische Ausdruck, den Nietzsche für die Verfallenheit der Zeit wählt, ist das Wort Nihilismus. An die Stelle des anscheinend so sicher Bestehenden ist das Nihil, das Nichts, getreten. Was ich erzähle, ist die Geschichte der nächsten zwei Jahrhunderte. Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr anders kommen kann, die Heraufkunft des Nihilismus. Diese Geschichte kann jetzt schon erzählt werden, denn die Notwendigkeit selbst ist hier am Werke. Diese Zukunft redet schon in 100 Zeichen, dieses Schicksal kündigt überall sich an. Für diese Musik der Zukunft sind alle Ohren bereits gespitzt. Unsere ganze europäische Kultur bewegt sich seit langem schon mit einer Tortur der Spannung, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wächst, wie auf eine Katastrophe los. Unruhig, gewaltsam, überstürzt. Einem Strome ähnlich, der ans Ende will, der sich nicht mehr besinnt, der Furcht davor hat, sich zu besinnen. Nietzsche selber weiß sich in dieses Schicksal verflochten. Er begreift als seine Aufgabe, den Nihilismus in sich selbst auszutragen. So wie er sich sieht, ist er der erste vollkommene Nihilist Europas, der aber den Nihilismus selbst schon in sich zu Ende gelebt hat. Nihilismus bedeutet zum Ersten, es ist nichts mit der Wahrheit. Nihilismus bedeutet zum Zweiten, es ist nichts mit der Moral. Nietzsche sieht mit voller Klarheit die Fragwürdigkeit der landläufigen Moral. Dass sie sittliche Grundsätze verkündet, dass aber das Handeln sich nicht danach richtet. Nihilismus heißt zum Dritten, es ist nichts mit der Religion. Nietzsche gelangt in der Konsequenz seiner nihilistischen Haltung zu einer unbedingten Verwerfung vor allem des Christentums. Wer mir in seinem Verhältnis zum Christentum heute zweideutig wird, dem gebe ich nicht den letzten Finger meiner zwei Hände. Hier gibt es nur eine Rechtschaffenheit, ein unbedingtes Nein. Aber Nietzsche sieht tiefer. Das Christentum zerbricht an sich selber, weil es nämlich von seinem Beginn an sich vom unmittelbaren Leben abgekehrt hat und eben darin vom Grunde her nihilistisch geworden ist. Doch wiederum, der Zusammenbruch des Christentums kommt aus ihm selber, aus dem in ihm gezüchteten Instinkt der Wahrhaftigkeit heraus. Daher ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo die ehrfurchtgebietende Katastrophe einer 2000-jährigen Zucht zur Wahrheit sich die Lüge im Glauben an Gott verbietet. Im Zusammenbruch der Religion enthüllt sich, was diese schon immer war: ein Gemächte des Menschen, Menschenwerk und Wahnsinn. Daher drückt sich die tiefste Tiefe des Nihilismus in dem Satz aus: Gott ist tot. Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wohin bewegen wir uns? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Gott ist tot, Gott bleibt tot. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Wohin führt der Weg des Menschen? Nietzsche antwortet: auf etwas zu, das mehr ist als der Mensch, aber nicht zu einem Gott, sondern zum Übermenschen, dem Blitz aus der dunklen Wolke Mensch. Der Übermensch wird eine neue und höhere Art des Menschen sein. Der Mensch der Gegenwart aber ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde. Die Bestimmung, über sich hinaus zu drängen, kommt nicht nur dem menschlichen Dasein zu. Nietzsche versteht sie als den Grundzug alles Lebens, ja des Seins überhaupt. Daher spricht er allem, was ist, den Charakter des Willens zur Macht zu. Was mir die Welt ist? Ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne Ende, die sich nicht verbraucht, sondern nur verwandelt, vom Nichts umschlossen als von seiner Grenze. Ein Meer in sich selber stürmender und flutender Kräfte, ewig zurücklaufend mit einer Ebbe und Flut seiner Gestaltungen, aus den einfachsten in die vielfältigsten hinaustreibend, aus dem starrsten, kältesten hinaus in das wildeste, sich selber widersprechendste. Und dann wieder aus der Fülle heimkehren zum Einfachen, aus dem Spiel der Widersprüche zurück bis zur Lust des Einklangs, als Einwerden, das kein Sattwerden, keine Müdigkeit kennt. Diese meine dionysische Welt des ewig sich selber Schaffens, des ewig sich selber Zerstörens, wollt ihr einen Namen für diese Welt? Diese Welt ist der Wille zur Macht und nichts außerdem. Und auch ihr selber seid dieser Wille zur Macht und nichts außerdem. Dieses Leben in Schaffen und Zerstörung hat nichts, worauf es zugeht, keinen Zweck und kein Ziel. Darum ist es im tiefsten Wesen nihilistisch. Bejahung des Lebens heißt also zuletzt Bejahung des nihilistischen Charakters des Lebens. Das höchste Symbol dafür ist für Nietzsche der Gedanke der ewigen Wiederkehr. Alles, was je gewesen ist, kommt wieder. Diese langsame Spinne, die im Mondscheine kriecht, und dieser Mondschein selber und ich und du im Torwege, zusammen flüsternd, von ewigen Dingen flüsternd, müssen wir nicht alle schon da gewesen sein? Damit ist das Äußerste an Nihilismus erreicht. Das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts, die ewige Wiederkehr. Das ist die extremste Form des Nihilismus, das Nichts, das Sinnlose ewig. Doch für Nietzsche liegt in alledem auch die Rettung aus dem Nihilismus. Denn eben dieses sinnlose Dasein gilt es zu bejahen und so inmitten der Sinnlosigkeit Sinn zu schaffen. Ein frei gewordener Geist steht mit einem freudigen und einem vertrauenden Fatalismus mitten im All, im Glauben, dass nur das Einzelne verwerflich ist, dass im Ganzen sich alles erlöst und bejaht. Er verneint nicht mehr. Darum ist der tiefste Ausdruck der Haltung Nietzsches die Liebe zum Schicksal, der Amor Fati. Wittgenstein oder der Untergang der Philosophie. Es gibt hier und da in der Geschichte Heilige, die all ihr Hab und Gut den Armen geben. Bei Philosophen kommt das seltener vor. Und doch gibt es einen, der das in großem Stile tut. Ludwig Wittgenstein, geboren 1889, Sohn eines Wiener Industriellen, verschenkt sein Millionenerbe. Allerdings nicht an die Armen, es sei denn, man rechne zu diesen Rilke und Trakel, die großzügig mit Spenden bedacht werden. Wittgenstein gibt sein Geld vielmehr seinen ohnehin schon äußerst vermögenden Geschwistern. Warum er das tut, verrät er nicht. Vermutlich ist es der Wunsch nach innerer Unabhängigkeit vom Besitz, der ihn zu dieser seltsamen Tat veranlasst. Eben darin aber erweist er sich als ein echter Philosoph. Wittgenstein hat im Äußeren wenigstens eine unbeschwerte Jugend. Er wächst auf den Landgütern und in der städtischen Villa des Vaters auf. Doch innerlich hat er es schon damals nicht leicht. Der 23-Jährige bekennt, er lebe seit 9 Jahren in schrecklicher Einsamkeit, immerzu am Rande des Selbstmordes. Diese Grundstimmung bleibt ihm sein Leben lang. Ständig fürchtet er, den Verstand zu verlieren oder zu sterben, ehe sein Werk vollendet ist. Übrigens herrscht in Wittgensteins Elternhaus eine höchst kultivierte Atmosphäre. Vor allem die Musik wird eifrig betrieben. Clara Schumann, Mahler und Brahms gehören zu den Freunden des Hauses. Wittgenstein selber spielt nicht ohne Talent Klarinette und erwägt eine Zeit lang, Dirigent zu werden. Später freilich beschränkt sich seine Musikalität darauf, den Freunden ganze Sinfonien und Konzerte vorzupfeifen, vermutlich nicht immer zu deren ungetrübtem Vergnügen. Nach der Schulzeit besucht Wittgenstein die Technische Hochschule in Berlin, um Ingenieurwissenschaften zu studieren. Doch Wittgenstein hält es nicht lange an der Universität. Das letzte Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges verbringt er auf einem einsamen Bauernhof in Norwegen. 1914 meldet er sich, obgleich wegen Kränklichkeit vom Dienste zurückgestellt, als Freiwilliger zur österreichisch-ungarischen Armee, nimmt als Offizier an Kämpfen an der Ostfront und an der Südfront teil und gerät schließlich in italienische Kriegsgefangenschaft. In dieser Zeit vollendet er sein erstes bedeutendes Werk, den Tractatus Logico-Philosophicus. Nach Kriegsende gerät Wittgenstein in eine heftige innere Krise. Er stößt in einer Dorfbuchhandlung auf ein Buch von Tolstoi über die Evangelien, das ihn tief erschüttert. Er beschließt fortan, ein einfaches Leben zu führen und wird Dorfschullehrer in Niederösterreich. Über sein Leben auf dem Lande berichtet einer seiner Biografen: Scheu und zurückgezogen, ziemlich schäbig gekleidet, suchte er sich die einfachste Umgebung zum Wohnen. Ein winziges, gekalktes Zimmer, das wie eine Mönchszelle aussah. Nach ein paar Jahren gibt Wittgenstein den Schuldienst wieder auf. Neue Depressionen befallen ihn. Eine Zeit lang erwägt er, in einen Mönchsorden einzutreten. Er wird dann Hilfsgärtner in einem Kloster. Seine Schlafstelle ist ein Geräteschuppen. Danach wendet er sich der Architektur zu. Für seine Schwester entwirft er ein Haus im Stile der damals modernsten Bauweise. In Cambridge promoviert er und hält als Fellow Vorlesungen, an denen auch einige seiner Kollegen teilnehmen. Einer der Anwesenden schildert die Sitzungen so: Wittgenstein saß auf einem schlichten Holzstuhl in der Mitte des Zimmers. Hier führte er einen sichtbaren Kampf mit seinen Gedanken. Oft merkte er, dass er nicht klar dachte und sagte das. Häufig sagte er Dinge wie: Ich bin närrisch, ihr habt einen furchtbaren Lehrer, ich bin heute einfach zu dumm. Manchmal drückte er Zweifel daran aus, die Vorlesung fortführen zu können, aber nur selten hörte er vor 7 Uhr auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt er aber bald sein Lehramt auf, weil er die absurde Stellung eines Philosophieprofessors als eine Art lebendig Begrabensein empfindet. Nun widmet er sich ausschließlich seinen Forschungen, in einsamen Bauernhöfen in Irland und zuletzt in einem Hotel in Dublin wohnend, von vielerlei Krankheiten geplagt. 1951, mit 62 Jahren, stirbt Wittgenstein an einem Krebsleiden. Sein letzter Satz lautet: Sagen Sie ihnen, dass ich ein wundervolles Leben gehabt habe. Im Tractatus, einem im höchsten Grade schwierigen Buch, in dem sich ein leidenschaftliches und ursprüngliches Denken unter einer kühlen, fast mathematischen Form verbirgt, geht es Wittgenstein darum zu sagen, was ist. Das erscheint ihm als die Aufgabe eines redlichen Philosophierens. Was aber ist das, was ist? Wittgenstein antwortet: Es sind die Tatsachen. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen. Die Welt wird also nicht im traditionellen Sinne als das Gesamt der Dinge, sondern als das Gesamt der Tatsachen verstanden. Der Unterschied lässt sich so exemplifizieren. Ein Ding ist etwa ein Tisch. Eine Tatsache ist, dass der Tisch braun ist oder dass er im Zimmer steht. Statt von Tatsachen kann Wittgenstein auch vom Bestehen von Sachverhalten sprechen. Der Sachverhalt ist seinerseits eine Verbindung von Gegenständen. Diese bilden die Substanz der Welt. Innerhalb der Welt nun gibt es komplexe und einfache Sachverhalte. Die komplexen lassen sich auf die einfachen zurückführen, die ihrerseits nicht weiter reduziert werden können. Ihnen kommt die ursprüngliche Realität zu. Damit wird das Feld der Philosophie aufs Äußerste eingeschränkt. Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Dem entspricht es, dass Wittgenstein behauptet: Alles, was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen. Dieses Prinzip kann jedoch letztlich nur auf die Naturwissenschaften zutreffen. So sagt Wittgenstein denn auch ausdrücklich: Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die gesamte Naturwissenschaft. Aber die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften. Deshalb wird alles darüber hinausgehende philosophische Reden, insbesondere das Metaphysische, verworfen. Es ist weder klar denkbar noch klar sagbar. Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Es werden also nicht nur die metaphysischen Antworten, sondern schon die metaphysischen Fragen abgewiesen. In diesem Sinne schreibt Wittgenstein im Vorwort zum Traktatus: Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt, wie ich glaube, dass die Fragestellung dieser Probleme auf dem Missverständnis der Logik unserer Sprache beruht. Hier gilt der berühmte Schlusssatz des Traktatus: Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Zusammenfassend heißt es, die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaften, also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend. Er hätte nicht das Gefühl, dass wir ihn Philosophie lehrten, aber sie wäre die einzig streng richtige. Allerdings ist Wittgenstein nicht so unbesonnen zu behaupten, alles, was sich nicht in naturwissenschaftlicher Klarheit aussprechen lässt, gebe es darum auch nicht. Wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Diese sind freilich nach strengen Maßstäben undenkbar und unsagbar. Aber die Philosophie rührt doch daran. Sie soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenkbare. Sie soll das Undenkbare von innen durch das Denkbare begrenzen. Dieses Undenkbare, das es gleichwohl gibt, nennt Wittgenstein das Mystische. Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dieses zeigt sich, es ist das Mystische. Ihm kommt also eine eigentümliche Weise des Offenbarwerdens zu, dass es zwar nicht begreiflich ist, dass es sich aber doch zeigt. Die Philosophie aber wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare klar darstellt. Zur Bezeichnung des Sinnes der Welt verwendet Wittgenstein auch den Ausdruck Gott. An einen Gott glauben heißt die Frage nach dem Sinn des Lebens verstehen. An einen Gott glauben heißt sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. An Gott glauben heißt sehen, dass das Leben einen Sinn hat. Der wissenschaftlich nicht fassbare und darum mystische Begriff Gottes meint also diesen als den Sinn der Welt. Wittgenstein nun betont ausdrücklich, dass dieser Weltgott innerhalb der sichtbaren Wirklichkeit nicht zu finden ist. Gott offenbart sich nicht in der Welt, aber er ist der außerweltliche Sinn der Welt. In anderer Fassung des Gedankens versteht Wittgenstein Gott auch als das Gesamt der Welt. Gott ist, wie sich alles verhält. Das ist freilich streng genommen undenkbar und unsagbar. Und doch kann man einen solchen Gott annehmen, denn das Faktum der menschlichen Abhängigkeit weist auf das sich zeigende Mystische Gottes hin. Wir sind in einem gewissen Sinne abhängig, und das, wovon wir abhängig sind, können wir Gott nennen. Gott wäre in diesem Sinne einfach das Schicksal oder, was dasselbe ist, die von unserem Willen unabhängige Welt. Nach Vollendung des Traktatus ist Wittgenstein der Überzeugung, die Probleme im Wesentlichen gelöst zu haben. Dann aber geschieht das Merkwürdige, dass ihm sein eigenes Werk zweifelhaft wird. Allzu selbstverständlich hat er darin die These ausgesprochen, die Welt zerfalle in Tatsachen. Man kann aber, so denkt er jetzt, mit gleichem Recht auch sagen, sie zerfalle in Dinge oder in Ereignisse. Es gibt also bei der Analyse der Wirklichkeit verschiedene Möglichkeiten und nicht nur eine einzige eindeutige. Damit aber fällt eine der Grundvoraussetzungen des Traktatus weg. Auch die Behauptung, der Sinn der Sätze, wenn man diese in Elementarsätze zerlegt, sei eindeutig bestimmt, entspricht nicht dem Faktum, dass in der Sprache Mehrdeutigkeit herrscht. Die Analyse führt also nicht mit Notwendigkeit zur wahren Wirklichkeit. Darüber hinaus wird Wittgenstein auch die Unterscheidung in komplexe und einfache Sachverhalte und Sätze problematisch. Es gibt überhaupt keine absolute Einfachheit. Des Weiteren wird die Bildtheorie fraglich, denn wenn es weder einfache Sachverhalte oder Dinge noch einfache Sätze gibt, dann kann man auch nicht davon reden, dass die einfachen Sätze die einfachen Sachverhalte oder Dinge abbilden. Schließlich gibt Wittgenstein auch seine Lehre vom mystischen Preis. So stürzt denn das ganze Gebäude des Traktatus in sich zusammen. Wittgenstein muss nun nach einem neuen Ansatz suchen. Das geschieht in den philosophischen Untersuchungen. Darin geht er von der Tatsache aus, dass die philosophischen Schwierigkeiten und die Verwirrungen im Denken daher rühren, dass die Sprache vieldeutig ist. So wendet sich denn Wittgenstein deren Untersuchung zu. Und zwar geht es ihm jetzt nicht mehr um den logischen Satz, sondern um die Alltagssprache. Sie ist die ursprünglichste Wirklichkeit, in der der Mensch lebt und an die sich darum die Philosophie halten kann und muss. Sie auch ist es, mit deren Hilfe man die philosophische Terminologie unterlaufen kann. Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen wieder auf ihre alltägliche Verwendung zurück. Hier nun hat die philosophische Bemühung einzugreifen. Sie klärt die verschiedenen möglichen Bedeutungen der Worte. Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel der Sprache. Eine solche Verhexung besteht insbesondere darin, dass man Allgemeinbegriffe wie etwa das Nichts oder den Geist als Dinge ansieht oder dass man im platonischen Sinne annimmt, es gebe eine Wesenheit Pferd, an der alle wirklichen Pferde teilhätten. Das ist für Wittgenstein ein grundlegender Irrtum. Das Wort Pferd, das man auf ein Holzpferd ebenso wie auf ein Pferd auf der Weide anwenden kann, deutet auf kein einheitliches Wesen. Das Entscheidende dabei sind nicht die Gleichheiten, sondern die Unterschiede. Die vermutete Wesensgleichheit reduziert sich auf Familienähnlichkeiten des in verschiedenen Zusammenhängen stehenden Wortes. Die Aufgabe der Philosophie, wie Wittgenstein sie versteht, ist also dafür zu sorgen, dass das Denken den Fallen entgeht, die ihm die Sprache stellt. Die Rettung aus der unheimlichen Verwirrung der philosophischen Probleme, wie sie aus der Tradition überliefert sind, besteht in der Aufhellung und Darstellung der Sprachspiele. Es sind nur Luftgebäude, die wir zerstören, und wir legen den Grund der Sprache frei, auf dem sie standen. Die Philosophie ist also nicht Erörterung von letztlich doch unlösbaren Problemen. Sie ist in Wirklichkeit rein deskriptiv, nämlich Beschreibung des Gebrauchs von Wörtern. Alle Erklärung muss fort und nur Beschreibung an ihre Stelle treten. Wittgenstein liegt zuletzt daran, dass die philosophischen Probleme vollkommen verschwinden sollen. Damit hat die traditionelle Philosophie ausgespielt. Was bei Wittgenstein heraufzieht, ist ihr Untergang. Epilog oder Aufstieg und Abstieg. In vielfachem Aufstieg ist die philosophische Hintertreppe begangen worden. Gestalten des philosophischen Geistes wurden aufgesucht. Damit konnte freilich nur ein Teil der Etage in Augenschein genommen werden, auf der die Philosophen hausen. Vielleicht ist es nicht ganz unnütz, die philosophische Hintertreppe betreten zu haben. Vielleicht können die Aufstiege in all ihrer Unvollständigkeit Hinweise auf eine Möglichkeit sein, wie man, unmittelbarer als auf den gebräuchlichen Vordertreppen, sich dem nahen kann, was in der Geschichte der Philosophie an Großem geschehen ist. Dass aber die philosophische Hintertreppe, so wie sie im Vorangehenden beschritten worden ist, unvollkommen bleibt, liegt am Ende in der Sache selbst begründet. Denn wie könnte das Philosophieren zum Vollendeten gelangen, wenn dieses doch im Dasein des Menschen nie und nirgends erreicht wird? Eines jedoch ist entscheidend, dass wer sich auf den Aufstiegen hat führen lassen, den Abstieg nicht vergesse. Soll dieser nicht ein gleichgültiges Hinuntergehen oder gar ein Hinunterfallen sein, dann muss in ihm erhalten bleiben, was im Aufstieg erfahren worden ist. Nur im bewahrenden Abstieg werden die Einsichten, die auf der Etage der Philosophen gewonnen werden, auch für das Erdgeschoss des alltäglichen Lebens, ja vielleicht sogar für den Keller der Wirklichkeit fruchtbar. Wenn das aber geschieht, dann ist der Abstieg ebenso philosophisch wie der Aufstieg. Dann bewahrheitet sich auch auf der Hintertreppe das rätselvolle Wort des Heraklit: Weg hinauf, hinab derselbe. Das war das Langenmüller Audiobook Wilhelm Wallschädel, die philosophische Hintertreppe. Ein Gesamtverzeichnis der Langenmüller Audiobooks können Sie anfordern bei Buchverlage Langenmüller Herbig, Thomas Wimmering 11 in 80539 München.